Möhringswunden, Georgenstraße 19. Dicht an der Friedrichstraße. Hauswirt war Rechnungsrat Schulze, der in der Gründerzeit mit Talern spekuliert und in 2 Jahren ein Vermögen erworben hatte. Er besaß 5 Häuser. Und das in der Georgenstraße war beinahe schon ein Palais. Vorn kleine Balkone von Eisen mit Vergoldung. Die Wirtswohnung lag im Hochparterre. Oder war es eine Treppe hoch? Auf Schulzes Karte stand Georgenstraße 19-Römisch 1. Was jeder gelten ließ, mit Ausnahme von Möhrings, die je nachdem, wie diese Frage entschieden wurde, 3 oder 4 Treppen hoch wohnten. Was neben der gesellschaftlichen auch noch eine gewisse praktische Bedeutung für sie hatte. Ach Gott, Mathilde. Möhrings waren nur 2 Personen, Mutter und Tochter. Der Vater, Buchhalter in einem kleinen Tuchexportgeschäft, war schon vor 7 Jahren gestorben, an einem Sonnabend, einen Tag vor Mathildens Einsegnung. Der Geistliche hatte daraufhin eine Bemerkung gemacht, die bei Mutter und Tochter noch fortlebte, ebenso das letzte Wort, das Vater Möhring an seine Tochter gerichtet hatte. Mathilde, halte dich proper. Pastor Kleinschmidt, dem es erzählt wurde, war der Meinung, der Sterbende hat es moralisch gemeint. Schulzes, die auch davon gehört hatten und neben dem Geld- und Rechnungsrat-Hochmut natürlich auch den Wirtshochmut hatten, bestritten dies aber und brachten das Wort einfach in Zusammenhang mit dem kleinen Exportgeschäft als Umschreibung des alten Kleider machen Leute. Damals waren Möhrings eben erst eingezogen und Schulzes sahen den Tod des alten Möhring, der übrigens erst Mitte der 40 war, ungern. Als man den Sarg auf den Wagen setzte, standen der Rechnungsrat und seine Frau am Fenster. Fatale Geschichte. Die Leute haben natürlich nichts. Und nun war vorgestern auch noch Einsegnung. Ich will aber sagen, Emma, wie es kommt. Sie werden vermieden. Und weil es eine Studentengegend ist, so werden sie dann Studenten vermieden. Und wenn wir dann mal spät nach Hause kommen, liegt er auf dem Flur, weil er die Treppe nicht hat finden können. Ich bitte dich schon heute, erschrick nicht, wenn es vorkommt, und krieg nicht deinen Aufschrei. Die Befürchtungen Schulzes erfüllten sich und auch wieder nicht. Allerdings wurde Witwe Möhring eine Zimmervermieterin. Ihre Tochter aber hatte scharfe Augen und viel Menschenkenntnis und so nahm sie nur Leute ins Haus, die einen soliden Eindruck machten. Selbst Schulze, der Kündigungsgedanken gehabt hatte, musste dies nach Jahr und Tag zugeben, bei welcher Gelegenheit er nicht unterließ, den Möhrings überhaupt ein glänzendes Zeugnis auszustellen. Wenn ich bedenke, Buchhalter in der Schneiderei. Und die Frau kann doch auch höchstens eine Müllerstochter sein. So ist es erstaunlich. Manierlich, bescheiden, gebildet. Und das Mathildchen, sie muss nur wohl 17 Jahre sein. Immer fleißig, grüßt sehr artig, ein sehr gebildetes Mädchen. Das war nun schon wieder 6 Jahre her. Und Mathildchen war jetzt eine richtige Mathilde von 23 Jahren. Das heißt, eine so ganz richtige Mathilde war sie doch nicht. Dazu war sie zu hager und hatte ein etwas Griesenteint. Und auch das aschblonde Haar, das sie hatte, passte nicht recht zu einer Mathilde. Nur das Umsichtige, das Fleißige, das Praktische. Das passte zu dem Namen, den sie führte. Ein appetitliches Mädchen, hatte sie Schulze sogar einmal genannt. Dies war richtig, wenn er sie mit dem verglich, was ihm an Weiblichkeit am nächsten stand, enthielt aber doch ein gewisses Maß von Übertreibung. Mathilde hielt auf sich, das mit dem Proper hatte sich ihr eingeprägt, aber sie war trotzdem nicht recht zum Anbeißen, was doch das eigentlich Appetitliche ist. Sie war sauber, gut gekleidet und von energischem Ausdruck, aber ganz ohne Reiz. Mitunter war es, als ob sie das selber wisse, und dann kam ihr ein gewisses Misstrauen, nicht in ihre Klugheit und Vortrefflichkeit, aber in ihren Charme. Und sie hätte dieses Gefühl vielleicht großgezogen, wenn sie sich nicht in solchen kritischen Momenten eines ihr unvergänglichen Vorgangs entsonnen hätte. Das war in Halensee gewesen, in ihrem 17. Geburtstag, den man mit einer verheirateten Tante draußen im Grünen gefeiert hatte. Sie hatte sich in einiger Entfernung von der Kegelbahn aufgestellt und sah immer das Bahnbrett hinunter, um zu sehen, wie viele Kegel die Kugel nehmen würde. Sieh dir mal die an. Die hat ein richtiges Gemmengesicht. Von diesem Wort lebte sie seitdem. Wenn sie sich vor den alten Stehspiegel stellte, besah sie sich zuletzt immer im Profil und fand dann das Wort des Halenseer Kegelbruders bestätigt. Aber mit dem edlen Profil schloss es auch ab. Ihre Chancen auf Liebe waren nicht groß, wenn sich nicht jemand fand, dem das Profil über alles ging. Sie hatte deshalb auch den gebildeten Satz akzeptiert und operierte gern damit. In der Kunst entscheidet die Reinheit der Linie. Rechnungsrat Schulze hatte sich einmal durch diesen Satz blenden lassen. Als er ihn aber nochmals gehört hatte, merkte er die Absicht und wurde verstimmt und sagte zu seiner Frau, ich bin mehr fürs Runde. Das klang ihr angenehm, denn es war das Einzige, was sie hatte. Ein etwa 26-jähriger junger Mann hatte den an der Georgenstraße 19 über der Haustür angebrachten Zettel gelesen, 3 Treppen hoch links ein elegant möbliertes Zimmer zu vermieten. Und sogleich stieg er die 3 Treppen hinauf, denn er war auf der Wohnungssuche. Oben angekommen war er ein wenig unwirsch, weil es eigentlich 4 waren. Guten Tag. Ist es bei Ihnen? Ach, wegen das Zimmer? Ja. Ja, das hier. Wenn Sie es vielleicht ansehen wollen? Ich bitte darum. Frau Möhring trat in ein einfenstriges Mittelzimmer zurück, das als Entree für rechts und links diente und darin nichts stand als ein einreich besetzter Bücherschrank mit einem Vogelbauer darauf. Der im Sommer gestorbene Zeisig war jedoch nicht wieder ersetzt worden. Sonst nur noch 2 Stühle, alles dürftig, aber sehr sauber. Und dann öffnete Frau Möhring die Tür, die nach dem zu vermietenden Zimmer führte. Hierher hatten sich alle Anstrengungen konzentriert. Ein etwas eingesessenes Sofa mit rotem Plüschüberzug und ohne Schutzdecke, eine Visitenkartenschale, der große Kurfürst bei Fair-Berlin in Kupferstich und das Bett von schwarz gebeiztem Holz mit einer aus zahllosen Seidenstückchen zusammengenähten Steppdecke. Inmitten des Tisches stand die Wasserkaraffe auf einem großen Glasteller, der beständig klapperte. Ist es zu viel? Der junge Mann, da er wahrnahm, dass die beiden Dinge fehlten, gegen die er eine tiefe Aversion hatte, Öldruckbilder und gehäkelte Schutzdecken, war sofort geneigt zu mieten. Gegen den bescheiden bemessenen Preis hatte er keine Einwendungen zu erheben, Portierfrage, Heizung, alles war geregelt. Einen Hausschlüssel würde ich dann wohl auch bekommen können. Ja, gewiss doch. Guten Tag. Das ist meine Tochter. Guten Tag. Mathilde und der junge Mann begrüßten sich und musterten einander. Sie eindringlich, eher oberflächlich. Ich nehme an, dass ich die Kleinigkeiten, die man so braucht, ohne viel Umstände zu machen, haben kann. Frühstück, Tee, mal ein Ei, Sodawasser. Ich brauche viel Sodawasser und dem Ähnliches. Ja, das haben wir alles im Haus. Von Umständen kann gar keine Rede sein. Es gehört ja wie mit dazu. Oh, sehr schön. Ja, und sonst, das Haus ist ruhig und anständig, ohne Musik. Der Wirt ist ein sehr liebenswürdiger Herr, aber er nimmt keinen ins Haus, der Klavier spielt. Das trifft sich gut. Tja, im Laufe des Tages komme ich noch mit heran und bringe einen bestimmten Bescheid. Bis dahin, Wiedersehen. Wiedersehen. Mathilde begleitete ihn bis an die Flurtür. Als sie wieder zurückkam, hatte sich die Mutter auf das Plüschsofa gesetzt, was sie für gewöhnlich ungern tat, und strich über ein kleines seidenes Rollkissen hin, darauf grüne Sterne aufgenäht waren. Na, was meinst du? Wozu? Die Stube steht nun schon seit den Ferien leer. Ich finde, die Ferien dauern zu lange. Es wird Zeit, dass wir einen Mieter finden. Er will sich noch besinnen, sagt er, und uns dann einen bestimmten Bescheid bringen. Das sagen alle, die nicht wiederkommen wollen. Der kommt wieder. Na, woher weißt du das? Dann hätte er doch gleich mieten können. Freilich, gekonnt hätte er. Aber so einer sagt nie gleich ja. Der besinnt sich immer. Das heißt, eigentlich besinnt er sich nicht. Schiebt's bloß so ein bisschen raus. Gleich ja oder nein sagen, das können nicht viele. Und der schon gewiss nicht. Gott, du sagst das alles so hin bis Evangelium. Weißt doch eigentlich gar nichts. Alles weiß ich nicht, aber manches weiß ich. Und wenn ich sage so und so, dann ist es auch so, der kommt wieder. Tja, Kind, warum soll er denn wiederkommen? Na, weil er bequem ist, weil er keinen Muck hat, weil er ein Schlappier ist. Ach, sag doch nicht immer sowas. Du hast zu viele Wörter, die du nicht in den Mund nehmen solltest. Warum nicht? Weil es dir deinen Ruf verdirbt. Ach, was Ruf? Mein Ruf ist ganz gut. Ich weiß, wo Bartel der Most holt und weil ich es weiß, passe ich auf. Ich passe ganz schmählich auf, mir soll keiner kommen. Oh, die paar Redensarten, Gottmutter, die lass man ruhig. Da halte ich mich dran fest, die tun mir wohl. Und wenn ich so höre, dass einer immer so fromm und faul drumherum geht, da wird mir immer ganz schlimm. Ganz schlimm, das ist nur auch wieder so. Na, rede, wie du willst, ändern kann ich dich doch nicht. Hast immer deinen Willen gehabt von klein an. Vater hat immer gesagt, lass man, die wird gut, die frisst sich durch. Tja, das hat er gesagt. Aber wenn's man wahr ist, warum hat er denn keinen Muck? Warum wird er denn wiederkommen? Du hast nicht seine Augen gesehen. Das ist doch gar nichts. Und seinen schwarzen Bart. Und ordentlich ein bisschen kraus. So viel musst du doch wissen, mit solchen ist nie was los. Ich will aber sagen, so ganz hat es ihm nicht gefallen. Aber es hat ihm auch nicht missfallen. Und weil Wohnung suchen und Treppensteigen langweilig ist, und eine Mühe macht. So denkt er bei sich, eine Wohnung ist wie die andere und ruhig ist es und kein Klavier und die bunte Steppdecke, warum soll ich da nicht mieten? Und ich will dir auch sagen, wie er nun seine Zeit hinbringt. Von suchen und sich umtun ist gar keine Rede. Dazu ist er viel zu bequem. Der ist nur rübergegangen nach dem Bahnhof. Der isst eine Bulette. Und auch bloß eine Jauersche. Und trinkt einen Kulmbacher dazu. Und dann geht er nach dem Kaffeebauer. Und wenn ihm das schon zu unbequem ist, denn er geniert sich nicht gern, sitzt nicht gern gerade, was man da doch muss, dann geht er nach den Zelten und trinkt seinen Kaffee. Und sieht zu, wie sie Skat spielen. Oder Schach. Und wenn er damit fertig ist, dann schlendert er so durch den Tiergarten hin, bis an den Schiffbauer Damm. Und dann kommt er über die Brücke und steigt die drei Treppen rauf und mietet. Ich will keinen Zeisig mehr im Bauer haben, wenn es nicht so kommt, wie ich sage. Ob der junge Mann in den Zelten gewesen war, entzieht sich zwar der Feststellung, aber so viel ist sicher, dass er zwischen 5 und 6 wieder oben bei Mörings die Klingel drehte und mietete. Meine Sachen stehen noch im Bahnhof drüben. Hier ist mein Schein. Sie können vielleicht jemanden rüberschicken und sagen lassen, dass ein Kofferträger oder ein Dienstmann Sie herüberbringt. Gern. Ich will noch einen Freund besuchen und wenn ich wiederkomme, hoffe ich, alles vorzufinden. Siehst du? Er hat recht. Du wirst auch noch hören, dass er in den Zelten war. Die Sachen kamen, ein Koffer und eine große Kiste. Und als die Mutter und Tochter die Kiste bis dicht ans Fenster geschoben, den Koffer aber auf einen Kofferständer gehoben hatten, zogen sie sich in ihr an der linken Seite des Entrees gelegenes Wohnzimmer zurück. Warum sitzt er nur wieder auf dem harten Sofa? Wozu haben wir denn die Schüsselung? Na doch, dazu nicht. Freilich dazu. War noch dazu gar kein Geld. Nun denkst du gleich, du ruinierst den Sitz ein Loch ein. Ich habe es mir gespart und habe mich gefreut, dass ich das aufbauen konnte. Naja, Till, du meinst es gut. Und Rückenschmerzen hast du immer und klagst in einem fort. Und doch willst du nie drauf liegen. Und wenn du noch recht hättest, aber es ruiniert nicht. Wovon sollst es auch? Wiegst du ja keine 100 Pfund? Doch. Schaden kann es ja doch. Und wenn auch. Je eher das Ding eine kleine Sitzkute hat, desto besser. So steht's bloß da wie geliehen, als graulten wir uns davor, uns draufzusetzen. Und so schlimm ist es doch nicht. Wir haben doch unser Auskommen. Wir bezahlen unsere Miete mit dem Glockenschlag. Dann haben wir doch ein Sparbuch. Also warum machst du dir es nicht bequemer? Sieht doch viel besser aus, wenn man so merkt, es ist ein Dienst. Spiegel ist alt, Sofa ist alt. Da kann doch die Chaiselongue nicht so neu sein. Das passt nicht. Es stört. Es ist gegen das Ensemble. Gotilde, sag mir nicht so was Französisches. Ich weiß dann immer nicht recht, was es heißt. Zu meiner Zeit war das alles noch nicht so. Mein Vater wollte von Schule noch nichts wissen, ne? Weißt ja. Wohin man guckt, immer hapert es. Sieh doch mal hier seine Karte. Hugo Grossmann, das verstehe ich, aber nun kommt sein Titel oder was er ist und da weiß ich nicht. Was soll denn das heißen? Kandidat. Das heißt, dass er Kandidat ist. So, so. Na, das ist gut. Dann ist er ein Prediger oder wird einer? Nein, Prediger nicht. Ist bloß ein Rechtskandidat. Das heißt so viel, als wie, er hat ausstudiert und muss nur sein Examen machen. Wenn er das gemacht hat, dann ist er ein Referendarius. Und er tickt jetzt hin und her zwischen Student und Referendarius. Na, wenn er mal bleibt. Glaubst du, dass er bleibt? Natürlich bleibt er. Aber du bist immer so sicher. Woher willst du wissen, dass er bleibt? Aber Mutter, ich sage dir ja, du siehst nichts. Wo der mal sitzt, da sitzt er. Der ist bequem. Und ehe der wieder auszieht, da muss es schon schlimm kommen. Und schlimm kommt's bei uns nicht. Wir sind artig, manierlich und immer gefällig, laufen alle Gänge, sehen bloß, was wir sehen wollen. Glaubst du denn, dass er... Gott bewahre, der ist wie Gold. Mit dem kann man 3 Tage und 3 Nächte fahren. Einen so anstehenden haben wir noch gar nicht gehabt. Und dann muss man bedenken, er ist vor dem Examen. Und wir haben kein Klavierspiel. Und das bisschen Leierkasten auf dem Hof, das hört er nicht. Ich will dir noch mehr sagen. Der bleibt nicht bloß... Der bleibt auch lange. Sehr anstrengend wird der sich nicht. Der sieht so recht aus, kommst du heute nicht, dann kommst du morgen. Und vielleicht morgen auch noch nicht. Hugo Grossmann, der noch keinen Hausschlüssel hatte, war 3 Minuten vor 10 nach Hause gekommen und hatte für alles, was ihm angeboten wurde, gedankt. Danke. Ich bin sehr müde. Ich bin die ganze vorige Nacht unterwegs gewesen. Mutter Möhring, die sich noch einen Augenblick im Entree zu schaffen machte, hörte noch, dass er das Streichhölzchen strich und sah den Lichtschimmer, der gleich danach unter der Tür weg bis in das Entree fiel. Dann hörte sie, dass er sich die Stiefel mit einem raschen Ruck auszog, wie einer, der schnell ins Bett will, und keine Minute später. Du sollst sehen, Mutter, der hat einen Bärenschlaf. Um den brauchst du dir die Nacht nicht um die Ohren schlagen. Und von Wecker aufziehen ist nun schon gar keine Rede mehr. Na, mir ist recht. Wenn erst Winter ist, schlafe ich auch gerne aus und warte lieber mit meinem Kaffee. Bloß, dass man um 8 Uhr noch die ausgesuchten Semmeln kriegt. Na, jetzt werde ich doch wohl klopfen müssen. Hat ihn so auf 9 Stunden taxiert, aber nun sind schon 10,5. Was meinst du? Versteht sich. Kann ihm ja auch was passiert sein. Gewiss kann es. Aber es wird wohl nicht. Um 1 Uhr trat der neue Mieter bei Möhrings ein und sagte, dass er nun zu Tisch gehen wolle. Sie brauchen sich mit meinem Zimmer nicht zu übereilen. Vor 7 werde ich nicht wieder da sein. Wenn jemand kommt, sagen Sie auch bitte erst um 8. Ja, sehr gern. Damit empfahl er sich sehr artig. Wiedersehen. Und als er aus dem Haus trat, sahen die Mutter und Tochter vom Entreefenster aus nach. Er ist eigentlich ein sehr hübscher Mensch. Ich wundere mich, dass der noch so ein halber Student ist. Am Ende irrst du dich doch, Tille. Der muss doch nahe an 30 sein. Ja, aussehen tut er so, da hast du recht. Aber das macht der schwarze Vollbart. Und weil er so breit ist. Aber glaub mir, der ist nicht über 26. Und der Vollbart macht es auch nicht mal. Er ist bloß faul. Hat kein Feuer im Leibe. Das sieht dann so aus, als ob einer alt wäre. Bloß weil er schläfrig ist. Und sentimental ist er auch. Tja, das wird er wohl. Eine Stunde später hatte Mathilde das Zimmer zurechtgemacht, während die Mutter sich in der Küche beschäftigte. Man war übereingekommen, sich jeder ein Setzei zu spendieren. Dazu Bratkartoffeln. Bist du zufrieden, Tilde? Ich bin zufrieden, wenn ich sehe, dass du sie beide isst. Und wenn ich sehe, dass sie dir schmecken. Denn du gönnst dir nie was und davon magst du auch so ab. Kartoffeln ist was ganz Gutes, aber viel Kräfte geben die nicht. Werde ich nur wieder besser verpflegen. Und wenn wir gegessen haben, gieße ich dir eine Tasse Tee auf. Der hat nicht mal seinen Zucker verbraucht. Und auch nicht weggepackt. Man sieht an allem, dass er ein anständiger Mensch ist. Aber nun nimm und iss, Mutter. Du bist gut, Tilde. Wenn du nur einen guten Mann kriegst. Ach, lass doch. Ja, ich denke immer dran, warum auch nicht? Wie du da vorhin vorm Spiegel standst? Von der Seite bist du beinahe hübsch. Lass doch, Mutter, ich weiß schon Bescheid. Was mit dem gelben Gesicht mag ja wahr sein. Und glaube selbst, dass es wahr ist. Aber kann doch nun mal nicht immer von der Seite stehen. Brauchst du ja auch nicht. Nun dann am Ende, du hast die gute Schule gehabt und die guten Zeugnisse. Und wenn Vater länger gelebt hätte, wärst du jetzt Lehrerin, wie du es gewollt hast. Manche sind doch schon sehr festgebildeter. Wie hast du es denn bei ihm gefunden? Ist alles in Ordnung und anständig? Ein ganz armer kann er nicht sein. Der Koffer ist von Leder, beinahe ohne Holz und Pappe. Es haben immer bloß solche, die guter Leute Kind sind. Hm, das stimmt. Da sind wir mal einig. Und da ist es auch mit ihm. Guter Leute Kind muss er sein. Auf der Kommode lagen auch die Schnupftücher. Und die wollen Strümpfe. Musst du dir nachher ansehen. Alle ganz gleich gezeichnet. Auch die Strümpfe. Nicht bloß mit Wolle. Alle mit roten Zeichen gar. Muss eine sehr ordentliche Mutter haben. Unsere Schwester. Denn eine andere macht es nicht so genau. Die Stiefel sind auch in Ordnung. Und die Bücher sind alle sehr gut eingebunden. Sehen auch alle so sonntäglich aus. Als ob sie nicht viel gebraucht werden. Nur sein Schiller steckt voller Lesezeichen und Eselsohren. Ich weiß gar nicht, was er da alles hineingelegt hat. Briefmarkenränder und Zwirnsfelden und abgerissene Kalenderblätter. Und dann hat er englische Bücher da stehen. Das heißt, übersetzte. Die muss er auch gelesen haben. Es sind so viele Ausrufungszeichen und Kaffeeflecke. Und an mancher Stelle steht famos oder großartig oder irgend sowas. So, jetzt werde ich den Tee aufbrühen. Hast du noch heißes Wasser? Versteht sich. Heißes Wasser ist immer. Hat ein rechtes Glück, dass er Tee trinkt. Kaffee, der schmeckt danach im Trichter. Auch vom Tee schmeckt das zweite eigentlich am besten. Um 7 Uhr war Hugo Grossmann zurück und traf Tilde im Entree. War wer da, Fräulein? Ja, ein Herr. Er kam so um die 5. Stunde und ich sagte ihm, dass sie um 8 wieder da sein würden. Da wollte er wiederkommen. Hat er nicht seinen Namen gesagt? Ja, doch. Von Rybinski, glaube ich. Ach, Rybinski, das ist schön. Und 8 war kaum vorüber, da klingelte es und Rybinski war wieder da und wurde hereingeführt. Guten Tag, Osman. Tag, Rybinski. Wie geht's? Bedauere, dass du mich verfehlt hast. Aber nachmittags bin ich immer unterwegs. Nimm Platz. Wird denn dieser Dauerlauferei nicht mal ein Ende nehmen? Passt doch eigentlich gar nicht zu dir. Du hast doch entschieden mehr vom Siebenschläfer als vom Landbriefträger. Und du? Wenn ich dich so ansehe, du siehst mir auch nicht aus, als kämst du Rekte vom Repetitorium. Rekte vom Repetitorium? Nee. Aber etwas von Rekte ist auch dabei. Rekte vom Galgen. Wie Roller? Mach keinen Unsinn. Was meinst du damit? Meinen ersten Abend. Ich kann da nicht folgen. Ich habe doch wohl deine Auffassungsgabe überschätzt. Ich meine meinen ersten Räuberabend. Kosinski. Räuberabend? Die Geschichte mit dem Repetitorium wurde mir zu langweilig. Kurz, heute war die 3. Probe mit mir. Übrigens dieser Krausneck brillant als Roller. Ich denke, dass ich über kurz oder lang auch ins Charakterfach überspringe. Liebhaber ist bloß Durchgang. Durchgang, die Räuber. Ist denn das die Möglichkeit? Dann wird also in 8 Tagen auf dem Zettel stehen, Kosinski, Herr Rybinski? Oder willst du dein Fond beibehalten? Man muss auch was für seine Familie tun. Mein Fond wird gestrichen. Wenigstens solange ich unberühmt bin. Nachher kann ich es immer wieder aufnehmen. Rechnest du darauf? Natürlich rechne ich darauf. Jeder rechnet darauf. Garrick war ursprünglich auch von Adel. Meinst du, dass er mit der ganzen Geschichte angefangen hätte, wenn er sich nicht hätte sagen dürfen, Ruhm geht über Adel? Sag mal, und das alles ist dein Ernst? Mein voller Ernst. Ich habe alle Schiffe hinter mir verbrannt. Alles im Leben ist bloß Frage der Courage. Na ja, mal, da spielt doch auch noch manches andere mit. Du meinst Liebe? Komm mir doch nicht damit, Larifari. Manche sind so verrückt. Und dir traue ich schon sowas zu. Wer so viel spazieren läuft und die gleiche Schwärmerei für Lena wie für Solar hat, der ist zu jedem Liebesunsinn fähig. Sieht dann auch wie Courage aus, ist aber das Gegenteil davon. Bloß Schlapperei, Bequemlichkeit, Hausschlüsselfrage. Und ich will dir noch was sagen. Wenn du dich normal entwickelst und nicht einen kolossalen Fauxpas machst, so kommst du morgen da an, wo ich heute schon bin. Ich sage dir, du bist der geborene Karl Mohr. Du hast ganz das schwermütig-schwabbelige, was dazu gehört. Und wenn du Referendar werden solltest, was durchaus möglich ist, Assessor wirst du nie. Lass doch die Einpaukerei, ist ja alles umsonst. Ich kenne meine Pappenheimer. Ja? Ich bitte um Verzeihung. Ich wollte nur fragen, ob Sie noch was zu Abend befehlen. Außer Mutter ist niemand hier und ich muss noch in die Stadt. Danke, Frau Mathilde. Ich gehe nachher noch in Franziskaner rüber. Wenn Sie mir vielleicht eine Flasche Sodawasser zurechtstellen wollen. Sehr gern, Herr Großmann. Guten Abend. Guten Abend. Dadurch wirst du dich auch nicht inszenieren. Sodawasser. Das trinkt doch bloß ein Philister. Erstens hängt viel davon ab, was man vorher getrunken hat. Ja, dann will ich mich doch gar nicht inszenieren. Frau Möhring ist doch eine Filöse. Das Fräulein ihre Tochter. Da inszenieren. So weit sind wir doch noch nicht runter. Und man hat seinen Lena doch nicht umsonst intus. Lyrik schützt vor Dummheit nicht. Auf dem Teich, dem Regungslosen, weilt des Mondes holder Glanz. Das braucht bloß ein bisschen Mondschein, so verklärt sich alles. Der Teich kann auch eine Stubendiele sein. Ich begreif dich nicht. Woher hast du denn Veranlassung? Des Menschen Bestes sind Ahnungen. Und die erzeugt Profil. Unsinn, was soll denn das? Eigentlich ist er doch einfach eine komische Figur. Du sag das nicht, sowas rächt sich. Ach was, alles Unsinn und nochmals Unsinn. Lass uns gehen. Wann ist denn nun eigentlich dein Debüt? Nächsten Dienstag, kannst mir den Daumen halten. Oder noch besser, komm hin und klatsche. Die nächsten Tage vergingen ruhig. Am Vormittag hatte Hugo sein Repetitorium. Dann ging er zu Tisch. Dann spazieren nach Wilmersdorf. Am Abend war er zu Hause, wenigstens meist. Und war alles in allem ein Muster von Solidität. Was Mathilde auffiel, war das Studium. Aus allem, was sie sah und auch aus Andeutungen von ihm selbst hörte, ging hervor, dass er sich auf ein Examen vorbereitete. Er steckte auch jeden Morgen, wenn er ausging, ein Buch oder ein Heft zu sich. Trotzdem war es klar, dass, wenn er wieder zu Hause saß, von Studium keine Rede war. Auf einem am Fenster stehenden Stehpult, das er sich angeschafft hatte, lagen zwar ein paar dicke Bücher umher, aber sie hatten jeden Morgen eine dünne Staubdecke. Beweis genug, dass er sich den Abend über nicht damit beschäftigt hatte. Ach, Mutter, wenn da nicht ein Wunder geschieht, der macht es nie. Was denn, Tilde? Na, das Examen. Aber schließlich, uns kann es ja recht sein. Je länger es dauert, je länger bleibt er. Und ist ja ein guter und anständiger Mensch. Und wenn er es macht und durchfällt, so bleibt er auch. Wohin soll er am Ende? Sehr viel Anhang scheint er nicht zu haben. Sogar der Herr mit der polnischen Mütze war noch nicht wieder da. Herr Rybinski war seit seinem ersten Besuch noch nicht wieder da gewesen. Aber am Abend des Tages, an dem Tilde Möhring diese Betrachtung gemacht hatte, kam er und traf auch seinen Freund Hugo zu Hause. Endlich, Hugo. Du wirst schon gedacht haben, ich hätte geschwindelt und das mit dem Kosinski sei nur ein Ulk gewesen. Aber ich sage dir, es war großer Ernst. Man ist übrigens der Meinung, ich müsse gefallen. Und einer sagte mir heute früh, ich sei der geborene Kosinski. Leider war es Spiegelberg, der das sagte. Aber wie das immer so geht, gerade dieser ist eine treue Seele. Na, morgen muss ich alles entscheiden. Ich bringe dir hier Billette, ein Paket für dich und zwei zweiten Rang für deine Damen da drüben, wenn sie auf diesen Namen hören, was mir allerdings zweifelhaft ist. Ich hätte dir auch drei Pakete bringen können, aber ich dachte mir, beide so dicht bei dir könnte dich vielleicht genieren, namentlich die Alte. Ist ja doch noch sehr Mutter aus dem Volk. Und dann offen gestanden liegt mir und dem Direktor auch mehr im zweiten Rang. Im Parkett sitzt immer Kritik, aber wenn sich da zwei solche Damen auf Enthusiasmus ausspielen, wird's lächerlich. Aber im zweiten Rang, wenn man ein bisschen aufpasst, kann man sich verlassen. Dein Platz unten ist Eckplatz, ist also alles vorgesehen. Aber ich finde, du bist etwas nüchtern. Nee, ich bin nur etwas benommen. Ich dachte nicht, dass du mir Wind vorgemacht hättest. Ich dachte nur, es wäre was dazwischen gekommen, weil es sich so hinzog. So, ich verstehe. Du dachtest, man hätte schließlich gemerkt, das ginge doch nicht und es sei nichts mit mir. Du musst nicht empfindlich sein. Bist noch gar nicht aufgetreten und fängst schon damit an. Aber das ist auch nur die Hälfte von dem, was ich eben dachte. Das andere ist das mit den zwei Möhrings. Aber Herz, das ist ja leicht zu ändern. Du kannst auch noch zwei Pakete haben. Nein, das ist es nicht. Im Gegenteil, das mit dem zweiten Rang hast du dir sehr gut ausgedacht und rücksichtsvoll gegen mich. Das ist nur mit dem Mitnehmen überhaupt solche Sache. Wenn wir auch verschiedene Plätze haben, das ist doch wie gesellschaftliche Gleichstellung. Und wenn ich mit der Alten über den alten Moor spreche oder sie mit mir, denn ich werde nicht davon anfangen, so sind wir ein Team, das geht doch nicht gut. Und dann, was kann denn solche Frau sagen? Alles bringt sie in Verlegenheit. Ach, Hugo, das ist ja lächerlich. Und dann muss ich sie doch hinbringen. Und wenn es aus ist, muss ich sie wieder nach Haus bringen. Sehe ich gar nicht ein. Du machst ihnen mit den Billets ein Geschenk und lässt sie ihre Wege gehen. Gut, das reicht dann. Ich will es so machen. Du siehst nun, warum ich so benommen war, was du nüchtern nanntest. Von nüchtern ist keine Rede. Eigentlich bin ich aufgeregt, wie wenn ich selbst den Kosinski spielen sollte. Wer weiß, was kommt. Bei Filippi sehen wir uns wieder. Und ficht tapfer. Unterliege ich, so muss ich mich ins Schwert stürzen. Verlange nur nicht, dass ich dir halte. Rybinski war kaum fort, so ging Hugo zu den beiden Frauen hinüber, um ihnen die zwei Billette zu bringen. Parkett ist leider ausverkauft. Deshalb müssen wir getrennt sitzen. Aber ich werde öfters hinaufsehen. Das macht gar nichts. Ist so lieb, dass sie an uns gedacht haben. Für uns ist das eine große Ehre. Ja, das habe ich auch sagen wollen. Und nachdem noch ein paar Fragen gestellt und hin und her komplimentiert worden war, ging Hugo wieder in sein Zimmer hinüber. Er die Alte eine Hutsche an den Ofen schob und sich hinsetzte. Tilde setzte sich aufs Sofa und schob die kleine Petroleumlampe so, dass sie daran vorbei zur Alten hinübersehen konnte. Was ich nur anziehe. Das Schwarzseidene geht doch nicht mehr. War ja eigentlich auf Trauer gemacht. Und wenn ich das rote Tuch drüber binde, dazu bin ich doch eigentlich zu alt. Ach, Mutter, das lass nur gut sein. Ich werde dich schon zurecht machen. Mit ein paar Schleifen zwingen wir es schon. Sieht dann ja doch keiner an. Und wenn auch. Die Haube ist für eine alte Frau immer die Hauptsache. Und deine Haube ist noch ganz gut. Ein bisschen tollen und aufblätten. Und du siehst aus wie eine Gräfin. Oh. Kind, nur rede doch nicht solch Zeug. Na, ich sage dir, Mutter, das wollen wir schon kriegen. Ich habe Putz machen gelernt und Blumen machen auch. Und Klöppeln auch. Das müsste doch nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn ich uns nicht rausstaffieren sollte. Wundern soll er sich, wie du aussiehst. Und wenn er uns nach dem Theater in ein Lokal führen sollte... Aber Tilde, wie kannst du nur an sowas denken? Aber wenn nicht, dann nicht. Ich häng nicht dran. Das macht nur so einen Eindruck. Sieht ein bisschen nach was aus. Und dass man doch auch mit zugehört. Tja, ja. Das ist schon recht. Und weißt du, Mutter, was ich dir schon vor ein paar Tagen sagen wollte? Wir wollen doch die alte Runschen wieder ins Haus nehmen. Wozu denn? Na, immer bloß eine Stunde, dass sie drüben reinmachen kann. Ich bin ja nicht dagegen, mir kommt's nicht drauf an. Aber neulich, da hat er was vergessen. Und kam gerade dazu, wie ich bei all dem Planschen und Gießen war. Und der Blechhammer mitten in der Stube. Da war es mir doch genierlich. Und ich denke wirklich, wir nehmen die Runschen. Sie kann er noch einholen, was wir brauchen. Tilly, das läuft so ins Geld. Man weiß doch nicht, wenn er dann kündigt. Dann kündigen wir auch wieder. Die Runschen ist eine vernünftige Frau. Und dann, was heißt kündigen? Glaube mir, der kündigt nicht. Er macht es ganz gut. Er hat so viel Anstand, nicht? Die Gegend war paradiesisch. Muss doch sehr schwer sein. Gott bewahre es. Tilde verhielt sich ablehnend gegen alles, weil sie merkte, dass Hugo es fortgesetzt vermied, zum zweiten Rang hinaufzusehen. Nur einmal geschah es und nun grüßte er auch. War ganz steif und förmlich. Sie legte sich aber schließlich doch zum Guten zurecht. Es ist ein gutes Zeichen, dass er nicht raufsieht. Weil er kein Leichtfuß ist und es ernst nimmt. Der sagt sich, alles das hat eine Tragweite. Ja, von Tragweite hat er schon ein paar Mal zu mir gesprochen. So ganz abgeschlossen hat er noch nicht. Der nimmt es nicht als Spaß. Sie kam in ihren Betrachtungen nicht weiter, weil die Alte ihr eine kleine, unterwegs gekaufte Papiertüte mit Drops hinreichte. Sieh doch mal nach, wer der alte Diener ist. Der zittert ja so furchtbar. Ach, lass ihn doch, sagte Tilde und reichte der Mutter die Tüte mit den Drops zurück. Ob er wohl auf mich warten wird? Er muss natürlich seinen Freund beglückwünschen und der kann nicht an zwei Stellen zugleich sein. Siehst du, Tilde, wie gut, dass wir einen Hausschlüssel mitgenommen haben? Ach, Mutter, als ob ich nicht gewollt hätte. Natürlich, ich dachte sogar, wir könnten erst um 11 kommen. Erst nach 10 waren sie zu Hause. Auf der Treppe trafen sie den Portier, der eben das Gas ausdrehte. Soll ja sehr schön gewesen sein. Was, Mikov? Wissen Sie denn schon? Ja, meine Ida war auch da. Ida ist immer da. Die kennt welche vons Theater. Na, das ist recht. Theater bildet. Und damit stiegen Mutter und Tochter weiter hinauf, während der Portier in einem Anflug von Galanterie ihnen noch eine halbe Treppe aufwärts leuchtete. Nun, Mutter, wollen wir uns einen Tee aufgießen und warten, bis er kommt. Er wird uns wohl auch sehen wollen und hören, ob wir uns amüsiert haben. Ach, Tilde, es war ja doch so graulich. Und der alte Mann und wie er aussah, wie er da rauskam. Und der andere gleich rein. Na, da fiel mir ein Stein vom Herzen. Wenn ich mir denke, dass so einer noch frei rumläuft... Das kann er ja gar nicht mehr. Es ist ja schon so lange her. Und dann ist es ja bloß sowas Ausgedachtes. Du denkst immer, es ist wirklich so. Oh Gott, warum soll ich denn sowas nicht denken? Es gibt so viele schlechte Menschen. Ja, erzähl nur nicht die Geschichte von dem Kirchnermeister im Treptow. Weiß ja, dass er seine Frau mit dem Marderpelz erstickt hat. Aber es gibt auch gute Menschen. Ja, die gibt es auch. Und ich glaube, unser jetziger Herr drüben ist ein guter Mensch. Ein sehr guter. Das heißt, wenn er so ist, wie ich ihn mir denke. Du sagst immer, du bist so sicher. Bin ich auch. Bloß mitunter wird einem doch etwas bange. Aber es geht gleich wieder vorüber. Die Möhrings hatten bis Mitternacht gewartet. Und den Tee schon zweimal wieder aufgegossen. Tilde, was sollen wir so viel Petroleum verbrennen? Nun kommt er doch nicht mehr. Und wenn er kommt, wird er wohl auch nicht wollen, dass wir ihn so in seinem Zustand sehen. Er wird wohl in Töpfers Hotel sitzen. Im Keller unten. Da sitzen sie immer. Und danach waren sie zu Bett gegangen und lagen auch still und sprachen nicht. Aber von Schlafen war keine Rede. Tilde beschäftigte sich mit seiner Haltung während des ganzen Abends und dieser nächtlichen Kneiperei, die ganz jenseits ihrer Berechnungen lag. Und die Alte war noch immer bei dem Stück. Tilde? Schläfst du schon? Nein, Mutter. Das ist gut, Kind. Mir ist so Angst. Ob das von dem Tee ist? Aber ich habe solch Herzschlagen. Und sehe immer den alten Mann. Ach, lass doch den alten Mann, Mutter. Der schläft nun schon zwei lange Stunden. Du musst auch schlafen. Und das Einzige ist, dass der Rotkopf... Ja, der hat nur seinen Denkzettel. Und was wohl aus dem armen Wurm dem Fräulein geworden ist? Wie hieß die doch? Amalia. Richtig, Amalia. Ja, die ist ja nur so gut wie eine Waise. Und wenn sie den Alten auch wieder herausgeholt haben, lange kann er es doch nicht mehr machen. Nein, das kann er nicht, Mutter. Aber jetzt werde ich dir ein Glas Wasser holen und dann legst du dich auf die andere Seite. Na, ich werde mal bis 100 zählen. Es war darauf gerechnet worden, dass Hugo spät aufstehen würde, aber das Gegenteil geschah. Er klingelte früher als gewöhnlich und musste wohl 10 Minuten auf sein Frühstück warten. Tilde wollte diese Verspätung entschuldigen. Er meinte aber, es hätte nichts zu sagen, er müsse sich entschuldigen, um 4 nach Haus kommen und um 7 Frühstück, das sei beinahe unnatürlich. Ob es denn hübsch gewesen sei, das heißt, ob sie sich amüsiert hätten und wie ihnen Rybinski gefallen habe. Er wolle ausgehen und gleich in den Zeitungen nachsehen, ob er gelobt sei. Dass sie nicht geklatscht hätten, sei sehr gut gewesen. Es falle auf und schade bloß und heiße dann in den Zeitungen, es sei alles klack gewesen. Übrigens hätte Rybinski ihm gesagt, er werde wieder Billette schicken, wenn er in einer neuen Rolle auftrete. Das sei in der nächsten Woche. Dunois, Bastard von Frankreich. Sie kennen die Rolle, Fräulein Tilde? Ja, den Dunois kenne ich. Sagte sie mit Betonung des Namens ohne weiteren Zusatz, um ihn auf diese Weise das Unpassende des Bastard fühlen zu lassen. Zu dem Plan, den sie sich ausgedacht hatte, gehörte durchaus Tugend. Die Jungfrau kam zur Aufführung. Mit Rybinski als Dunois. Aber weder Möhrings noch Emita Hugo Grossmann wohnten der Aufführung bei, da dieser letztere krank geworden war. Er fieberte ziemlich stark und bat, nach einem Arzt zu schicken. Dieser kam und war mehrere Tage lang im Unsichern, was es war, bis es sich eines Morgens herausstellte. Es sind die Masern. Ach du lieber Gott. Nichts Besonderes und nichts Gefährliches. Aber Vorsicht, liebe Frau Möhring, sonst haben wir einen Toten, wir wissen nicht wie. Aber Herr Doktor, er ist ja erst 6 Wochen bei uns und dann sowas. Und wenn die Leute das hören, da will ja denn keiner mehr einziehen. Und vertuscheln geht auch nicht. Es sind immer so viel schlechte Menschen. Und Schulzes wird es auch nicht recht sein. Voll möglich. Aber nur nicht ängstlich, liebe Frau. Noch lebt er und wird wohl auch weiterleben. Ich habe Sie nur warnen wollen, dass Sie aufpassen und immer nasse Lappen über den Bettschirm hängen. Mit dem Bacillus ist nicht zu spaßen. Und vor allen Dingen keinen Zug. Zug ist das Schlimmste. Da tritt alles zurück und wirft sich auf die edleren Teile. Gott, ist das möglich? Ja, und dann haben wir Casus Mortis. Mathilde war dabei nicht zugegen. Als sie von einem Gang in die Stadt nach Haus kam, hörte sie, was der Arzt gesagt hatte. Ach, Mutter, du kannst doch auch gar nichts vertragen. Masern. Das ist so gut wie gar nichts. Jedes kleine Wurm hat sie. Sollen sogar gesund sein. Es kommt alles raus und das ist immer die Hauptsache. Natürlich müssen wir aufpassen. Er ist ja so empfindlich. Solche, die immer Stücke lesen und ins Theater gehen, die sind so. Aber so ein Sein auch alles erleben muss. Und das nennen sie dann Fügung. Man soll auch noch dankbar dafür sein. Red nicht so, Mutter, das bringt Unglück. Denk an Hiob. Fügungen. Die Leute haben auch ganz recht, wenn sie von Dankbarsein reden. Wenigstens wir. Denn das kann ich dir sagen. Für uns ist es eine sehr gute Fügung. Und wenn ich mir was hätte denken sollen, auf sowas Gutes wie die Masern wäre ich nie gekommen. Meinst du wirklich? Ja, das meine ich. Aber wie denn? Das erzähle ich dir ein andermal, wenn es erst da ist. Wenn man drüber redet, dann beruft man's. Ach, du rechnest immer alles. Aber du kannst auch falsch rechnen. Kann ich. Aber du sollst sehen, ich rechne richtig. Ja, liebe Frau Möhring, den haben wir nun mal wieder raus. Das heißt, aus dem Gröbsten. An gesund ist noch nicht zu denken. Und die Vorsicht muss verdoppelt werden. Andererseits hätte ich gern, er könnte hier raus. Die nassen Lappen sind gut, aber immer nasse Lappen geht auch nicht. Könnten Sie ihn nicht umbetten? Ich meine, umlogieren. Vielleicht etwa in das Entreezimmer. Dr. Birnbaum hat ganz recht. Er muss raus. Ich kann die Lappen schon gar nicht mehr riechen. Aber das mit dem Entree, das geht nicht. Entree. Sieht so weggesetzt aus. So nicht Hü und nicht Hott. Ist doch ein studierter Mann und Bürgermeistersohn. Und seine Masern hat er bei uns gekriegt. Der muss in unsere Stube. Aber Tiltchen, das geht doch nicht. Wir haben ja bloß die eine. Und ein Bett und ein fremder Mann drin, das geht doch nicht. Es geht alles. Aber das mit dem Bett ist gar nicht nötig. Das Bett bleibt stehen, wo es steht. Und abends bringen wir ihn rüber, packen ihn ein. Seine Reisedecke drüber, dass er sich nicht bloßwirft. Und bei Tage? Bei Tage ist er bei uns ja drüben. Er wird nichts tun, was uns genieren kann. Und ich kann immer rausgehen. Du, Feichner, du bist eine alte Frau. Der könnte dein Sohn sein. Und an dich muss er sich wenden. Aber der wird nicht, der ist viel zu anständig, der schadet sich lieber. Und da haben wir ihn denn, solange die Rekonvaleszenz dauert, immer drüben und müssen die Rollos halt runterlassen, dass er kein Licht kriegt. Wir müssen ihm was erzählen. Oder was vorlesen. Aber erzähl nicht so viel von Vatern. Gehst immer so ins Einzelne. Und sowas Interessantes war Vater nicht. Aber war ein sehr guter Mann. Ja, doch. Es war ein sehr guter Mann. Und dann, Tilde, was ich sagen wollte, wie denkst du dir das eigentlich mit ihm? Sein Bett bleibt drüben und auf einen Stuhl können wir ihn doch nicht setzen. Solange kann er sich doch nicht gerade halten. Er ist ja doch noch krank und schwach. Nein, das kann er nicht. Und da siehst du nur wieder, wie gut es ist, dass wir die Chaiselongue haben. Ich wusste, dass ich das verloren würde. Ja? Meinst du, dass das geht? Ist doch sozusagen unser Prachtstück. Der Stehspiegel hat den Riss, sieht nicht recht nach was aus. Aber die Chaiselongue, du darfst nicht vergessen, 14 Tage oder 4 Wochen dauert es, dann ist sie hin. Der wird Kuten einlegen und alles eindrücken. Denn Kranke sind unruhig und liegen mal hier und mal da. Das ist ja gerade das Gute. Da verteilt sich das Ganze. Und von Kuten einlegen ist keine Rede. Und wenn auch, wer was will, der muss auch was einsetzen. Man sieht dann, dass wir ihm unser Bestes geben. Und wie ich ihn kenne, wird es ihn rühren. Denn er hat was Edles. Das heißt, so auf seine Art. Zu viel darf man nicht von ihm verlangen. Gleich an dem Tag, an dem dies Gespräch geführt wurde, wurde Hugo Grossmann die Möhringsche gute Stube herübergenommen und auf der Chaiselongue installiert. Er nahm sich da ganz gut aus. Der Arzt war mit dieser Umlogierung sehr zufrieden und sagte, als er mit Hugo allein war, allerlei Verbindliches über so gute Menschen, in deren ganzem Verhalten sich die einzig wahre Bildung ausspreche, die Herzensbildung. Und unseren Patienten immer im Dämmer. Am besten ist es, wenn er auch in einem geistigen Dämmer bleibt. Aber wir dürfen doch mit ihm reden. Gewiss, liebe Frau Möhring, alles, was Sie wollen. Nur nichts Aufregendes. Und du, mein Gott, wie werde ich denn was Aufregendes? Vorlesen ist vielleicht auch erlaubt? Ja, vorlesen geht, aber nicht viel und nichts Schweres. Hugo lächelte erfreut, als Tilde ihm erzählte, was der Doktor alles erlaubt habe. Ja, die Geschichte von Zola, wo das Paradies drin vorkommt, die möchte ich schon hören. Ich bin gerade bis dahin gekommen, wo das Paradies beschrieben wird. Es kommt freilich noch so manches drin vor. Ich weiß nicht, ob ich an Sie das Ansinnen stellen darf. Tilde merkte gleich, dass er dies in Erinnerung an das kurze Gespräch über den Bastard von Orléans sagte. Ja. Und wenn sie damals geglaubt hatte, sich den sittlichen Standpunkt sichern zu müssen, so hatte sie jetzt das Gefühl, dass sie den Bogen der Sittlichkeit nicht überspannen und nicht den Eindruck des Engen und Spießbürgerlichen wecken dürfe. In der Schilderung des Paradieses sehe ich kein Hindernis. Auf einem so niedrigen Standpunkt stehe ich nicht. Ein Mädchen muss sich auch vor der Prüderie zu wahren wissen, wenn ihr Gefühl sagt, selbst der Stärkste steht hier um einer großen Sache willen. Die Legende war ihre ganze Leidenschaft. Hugo nickte nur und fand bestätigt, was der Arzt Dr. Birnbaum eben über Tilde gesagt hatte. Ohne Bewusstheit der Zeit. Merkwürdiges Mädchen. Das Buch gebückt. Und das sind nicht eigentlich schön, das große Blühen des Traumes, wenn man sie nicht zufällig im Profil sanft sieht. Und gütig und auch die Heiligen sind fromm. War und klug. Vor allem. Ihre Bestimmung tapfer. Steht fest, ehe sie zur Welt kommen. Charaktervoll. Verkündigen ihre Geburt. Ihre Mütter haben wunderbar. Ein Wesen, das jeden glücklich machen muss. Alle sind sie schön, stark. Und von einer großen Innerlichkeit. Das Licht geht von ihnen aus, ihr Gesicht steht. Geistig und moralisch. In dieser Richtung gingen von Stund an Hugos Gedanken. Und als er vielleicht 2 Wochen vor Weihnachten, Mitte Dezember, wieder in sein eigenes Zimmer hinüberquartiert wurde, was der alten Möhring eine heimliche Genugtuung verursachte, hatte sich die Überzeugung bei ihm festgesetzt, dass Tilde ganz die Frau sei, die für ihn passe. So gewiss er sich für einen ästhetisch fühlenden und mit einer latenten Dichterkraft ausgerüsteten Menschen hielt, so war er im Leben selbst doch von großer Bescheidenheit, beinahe zaghaft und hatte kein rechtes Vertrauen zu seinem Wissen und Können. Ich bin ein unnützer Brotesser. Dann gerade schmeckt's am besten. Diese Beurteilung seiner selbst war richtig. Und weil sie richtig war, war auch das richtig, dass Tilde für ihn passe. Sie hatte gerade das, was ihm fehlte, war quick, findig, praktisch. Er wollte sich noch vor Weihnachten ihres Jawortes versichern. Dass ihm das nicht versagt würde, davon hielt er sich überzeugt. Denn schließlich war er doch immer ein Bürgermeistersohn. Fräulein Tilde, Sie sind sich immer gleich gegen mich in Ihrer Güte. Und weil Sie glauben, es würde mir alles noch schwer, so haben Sie mir auch den Schinken schon zerschnitten. Sie haben mich gepflegt und verwöhnt und mir all die Wochen über erst gezeigt, wie glücklich man im Leben sein kann. Eine liebevolle Hand ist das, was man im Leben am meisten braucht. Aber setzen Sie das Teezeug erst hin. Und nun geben Sie mir Ihre liebe kleine Hand, denn es ist eine kleine Hand. Und treten Sie mit mir hier ans Fenster. Und sehen Sie mit mir auf das Bild da. Das Gewölk, das am Mond vorüberzieht, sich wieder aufhält im Vorüberziehen. Es lässt sich vielleicht ausdeuten, aber ich mag das nicht. Und auch ohne das, nur angesichts dieses Bildes frage ich Sie, ob ich Ihre liebe kleine Hand auch noch weiter behalten darf. Lange noch. Ein Leben lang. Sie gab nicht unmittelbar Antwort. Und beschäftigte sich vielmehr damit, das Rouleau herunterzulassen. Dann fasste sie ihn sachte beim Arm, führte ihn vom Fenster weg bis in das hochlehnige Sofa zurück. Sie sind noch so angegriffen, ich höre es an Ihrer Stimme, in der noch die Krankheit zittert. Und daran, dass Sie gerade den Mond in unser Gespräch gezogen haben. Ach, Herr Großmann, der Mond ist nichts für Sie. Sie brauchen Sonne. Sonne gibt mehr Kraft. Das mag schon sein, aber das ist keine Antwort, Fräulein Tilde. Sie sollen ja nur Ja oder Nein sagen. Und denn? Also, ja. Obwohl es noch lange dauern wird, bis es dazu kommen kann. Auf dem alten Wege, ja. Aber es gibt auch neue Wege. Rybinski-Wege? Nein, Hugo, davon darfst du nicht reden. Dann nehme ich mein Ja gleich wieder zurück. Ich will nicht in der Welt herumziehen und dir die Königsmäntel zurechtschneidern. Ich bin fürs Ernste. Fürs Hergebrachte. Und auch für Religion. Nicht bloß für Standesamt. Alles, meine ich, muss seinen Zweck haben. Ich rechne darauf, dass du mir durch Arbeit den Beweis deiner Liebe gibst. Erstes Examen. Das andere findet sich. Dafür würde ich schon sorgen. Aber nun komm, dass wir es Mutter sagen. Oder nein, heute lieber nicht. Du bist noch nicht fest genug auf den Füßen. Ich werde es ihr selbst sagen. Heute Abend im Bett. Und morgen früh kommst du dann. Ob sie sich freut, weiß ich nicht. Aber ja, wird sie schon sagen. Mutter, weißt du was? Was denn, Tilde? Ich habe mich mit ihm verlobt. Hört. Was soll denn aus mir werden? Gar nichts. Du bleibst, was du bist. Und ein Esser ist weniger. Und wenn du was brauchst, dann schicke ich es dir. Ja, kann er denn... Hat er denn was? Noch nicht. Aber wenn ich ihn bloß erst habe, so richtig verlobt vor Gott und Menschen, dann wird es schon werden. Sieht ja doch aus wie auf der Kanzel. Und so einer kommt immer an. Ich werde ihn schon anbringen. Und wirklich verlobt? Und nicht bloß so gesagt? Und nachher sitzt du da wie so ganz, ganz arme, unglückliche Mädchen da sitzen. Ach, was du da immer denkst. Vater hat doch gesagt, Tilde, halte dich proper. Habe ich etwa nicht? Und nun kommst du immer mit solchen Geschichten. Oder denkst du wirklich, dass ich so dumm bin? Er wollte mir schon einen Kuss geben. War sehr stürmisch, weil er noch krank ist. Aber ich habe ihn in seine Schranken zurückgewiesen. Das ist recht. Und wann denkst du denn, dass es ins Blatt kommt? Oder soll es ganz still und verborgen bleiben? Es ist doch immer besser, andere wissen es auch. Dann geniert er sich mehr, wenn er sich vielleicht noch anders besinnt. Ach, anders besinnt. Er darf sich nicht anders besinnen. Und er wird auch nicht. Und er will auch nicht. Er wird nur morgen früh bei dir anfragen und da musst du was Gutes sagen und nicht so klein und ängstlich sein. Und er muss sehen, dass wir nicht auf ihn gewartet haben. Ja, da hast du recht. Aber was soll ich sagen? Du musst mir was zurechtmachen, was passt. Na, das geht nicht, Mutter. Dann verschnappst du dich und sagst es an der unrichtigen Stelle. Ja, das ist möglich. Na, dann werde ich bloß sagen, Gott sei mit dir. Ja, das ist genug. Aber du darfst sie nicht gleich du nennen. Du kommst erst, wenn es drin gestanden hat. Und wir richtige Verlobung gefeiert haben. Ich denke so Heiligabend. Und am Christbaum. Das habe ich mir immer gewünscht. Das hat dann so seinen Schick. Und ist auch so ein bisschen wie kirchliche Handlung. Und ist schon so ein Vorgeschmack. Das heißt, ich meine von der Trauung. Denn bei dir muss man sich immer vorsichtig ausdrücken. Du denkst gleich. Am nächsten Morgen hielt Hugo dann richtig um Tildes Hand an und die Alte sagte gar nichts, sondern nickte nur immer und streichelte seine Hand. Das war auch das Allerbeste. Dann zog sich Hugo wieder in sein Zimmer zurück und er sah nun Tilde fast weniger als sonst. Sie war auch durch die heranrückende Verlobung unter dem Christbaum, es waren nur noch 4 Tage, ganz in Anspruch genommen. Sie einigte sich in einem Gespräch mit Hugo dahin, dass nur ein Vetter Hugos, ein sonderbares altes Genie, das zwischen Maurer, Polier und Architekt stand und seit 21 Jahren der Freund einer Witwe war, ein Umstand, der über sein Leben entschieden hatte, geladen werden sollte. Außerdem natürlich Ribinski. Gegen 10 wollte dann Tilde zu Schulzens runtergehen und sich als Braut vorstellen und daran die bescheidene Frage knüpfen, ob Herr Rat und Frau Rätin vielleicht auch eine Viertelstunde ihnen schenken und sich von ihrem Glück überzeugen wollten. An der Ausführung dieses letzten Planes war der alten Möhring beinahe mehr gelegen als an der Verlobung selbst. Ein Wirt blieb doch immer die Hauptsache. Das mit dem Bräutigam konnte doch am Ende nichts sein, aber das mit Schulzens, das war immer was. Das Billett an Ribinski schrieb natürlich Hugo. Ribinski kam und sagte zu, vorausgesetzt, dass er seine Braut mitbringen dürfe. Deine Braut? Bist du denn verlobt? Schon seit meinem Debüt. Wir sind sehr d'accord. Aber natürlich kann sowas auch wieder zurückgehen. Und wenn du mal sowas hören solltest... Ach so, ich verstehe schon. Ich darf sie doch als deine Braut vorstellen. Ich muss sogar sehr darum bitten. Der 24. kam und ging. Die Verlobung war proklamiert worden und die 6 Menschen, aus denen die ganze Gesellschaft bestand, waren ausnahmslos sehr vergnügt gewesen. Eine halbe Stunde lang sogar Schulze, der auf Tildens Aufforderung in einer gewissen Pascha-Laune sein Volk beglückend in der kleinen Möhringschen Wohnung erschienen war, zurückhaltend in Bezug auf alles, was an Speise und Trank aufgetragen wurde, aber desto intimer mit Ribinskis Braut. Ribinski selbst lachte dazu, versicherte dann und wann, dass er sich mit dem Rechnungsrat über das Schnupftuch schießen müsse, weil ihm ein derartiger Eingriff in geheiligte Rechte überhaupt noch nicht vorgekommen sei, und versprach schließlich, beim Rat und der Rätin seine Visite zu machen, spätestens zu Neujahr, aber ohne Braut. Man kann doch nicht wissen, wie sich die Frau Rätin dazu stellt. Ja. Den Toast auf das Brautpaar brachte der fette Architekt aus. Man wird nicht überrascht sein, wenn ich als ein Mann des Baus auch die Ehe, als deren Vorkammer die Verlobung anzusehen ist, wenn ich auch die Ehe als einen Bau betrachte. Das Fundament, meine Herrschaften, ist die Liebe. Dass wir diese hier haben, ist erwiesen. Und der Mörtel, der bis in alle Ewigkeit den Bau zusammenhält, das ist die Treue. Bravo. Ribinski drohte dabei seiner neben Schulze stehenden Braut mit dem Finger, worauf er mit der geballten Faust eine Stichbewegung machte, als müsse Schulze erdolcht auf dem Platze bleiben. Der Mörtel, sage ich. Aber auch der bestgefügte Bau bei den Erschütterungen, die das Leben nur mit sich bringt, bedarf noch der Stützen und Klammern. Und diese Klammern und Stützen, das sind die Freunde. Das sind wir. Auch Putz und Schmuck hat ein gutes Haus. Und in seine Nischen sehen wir gern allerhand liebe kleine Gestalten gestellt. Putti, sagen die Italiener. Putten sagen wir selbst. Ich weiß, ich greife vor. Aber in dieser heiteren Stunde wird auch ein heiterer Blick in die Zukunft gestattet sein. Es lebe das Brautpaar. Es lebe das Haus, das die Ehe bedeutet. Es lebe die Zukunft. Es leben die Putten. Erst gegen Mitternacht ging man auseinander. Und Mutter und Tochter saßen an diesem Abend noch lange in ihren Betten auf. Es gab viel zu sprechen. Der Rechnungsrat war doch viel feiner als die anderen. Für die Alte war Schulze die Hauptperson. Er habe doch feiner gewirkt als die anderen und man hätte doch merken können, der hat's. Gibt einem doch so ein Gefühl. Und das hat er. Ach, Mutter, du verstehst ja sowas nicht. Schulze war der Einzige, der in die Gesellschaft nicht gepasst hat. Von uns will ich nicht reden, aber die anderen. Aber das waren lauter feine Herren, alle studiert und Kunst dazu. Der Vetter auch. Denn wer was baut, das ist auch eine Kunst. Nur von Putten hätte er nicht reden sollen. Aber daran siehst du es gerade. Feine Leute, die sind so. Die behandeln also was spielerisch. Und lassen immer, wie unser Dr. Stubbe in der Schule gesagt hat, den rechten Ernst vermissen. Aber es kommt doch immer so was raus, was nicht jeder sagen kann. Nur Schulze, ja du mein Gott. Wenn der nicht so sonderbares Zeug zu Rybinskis Braut gesagt hätte, so hätte er so gut wie gar nichts gesagt. Dann war es auch nicht fein, dass er gar nichts nahm. Ist doch bloß Tuerei. Sehr viel Gutes kriegt er unten auch nicht. Aber du hast seine großen Manschettenknöpfe immer angesehen, die zwei Steine vorne im Chemisett. Und weil der Wirt ist, so denkst du, es war was Feines. Hab ihn auch nur raufgeholt, weil du doch nur mit ihm auskommen musst, wenn ich mal weggehe. Tja, wann denkst du denn? Ich denk mir so zu Johanni. Hat er denn schon was? Nein, noch nicht. Aber ich werd's nur in der Hand nehmen. Morgen und übermorgen sind Feiertage, da kommt keine Zeitung. Aber den dritten Feiertag abends, da steht's drin. Und Verlobung haben wir nur gehabt. Und nun ist die Reihe an mir. Tilde war am nächsten Morgen in einer gehobenen Stimmung. Sie war nun Braut und das andere musste sich von selber geben. Solange sie bloß Fräulein Tilde war und den Tee zu bringen und eine Bestellung auszurichten hatte, lag die Sache noch schwierig genug. Jetzt aber hatte sie das Recht zu sprechen und zu handeln. Das mit den Theaterstücken ist nur Unsinn. Mit dem ewigen Lesen auch. Und Rybinski und seine Braut müssen über kurz oder lang beseitigt werden. Rybinski ist eine Gefahr. Noch dazu eine komplizierte. Zunächst aber konnte von einem Vorgehen keine Rede sein, weil sie deutlich einsah, dass sie zur Erreichung ihrer Zwecke der Fortdauer guter Beziehungen zu Rybinski und seiner Mitwirkung durchaus bedurfte. Wenn für sie feststand, dass sie Hugo zu trainieren habe, so stand auch ebenso fest, dass sie sowas wie Zuckerbrot beständig in Reserve haben müsse, um Hugo bei Lust und Liebe zu erhalten. Und dazu war Rybinski wie geschaffen. Nur nichts Gewaltsames, nur nichts Übereiltes. Alles mit Erholungspausen. Ja, Hugo, das ist nur unsere Flitterwoche. Wenn ich mir solch Wort, das uns eigentlich gar nicht zukommt, erlauben darf. Aber ich will es mir erlauben. Es ist so schön, später solche Erinnerungen zu haben. Und ich denke es mir hübsch, wenn wir mal alt geworden sind, von solcher Zeit sprechen zu können. Und darum muss alles wie Sonnenschein sein. Und wir wollen es so recht genießen. Das freut mich, dass du so sprichst. Ich dachte, du seist immer nur für Pflicht und Ordnung und Stunde halten. Und nun sehe ich, dass ich eine heitere Lebenslust gebaut habe. Was dachtest du denn? Das ist beinahe mehr Glück, als ich verdiene. Na, hör auf. Aber nun sag, was nehmen wir uns heute vor? Aber sprich nicht wieder von Geld und bescheidenen Verhältnissen. Wenn man sich verlobt hat, da darf man in nichts ängstlich sein. Man muss einem zumute sein, wie wenn man das Tischlein deck dich hätte. Schön, dann wollen wir ins Opernhaus. Proszeniumsloge. Vielleicht haben wir den Kaiser vis-à-vis. Aber so darfst du nicht sprechen. Ein bisschen Spott ist gut. Das kleidet. Aber so viel nicht. Sonst werde ich wieder irre an dir. Na, dann wollen wir zu Kroll und die Weihnachtspantomime ansehen. Und Mutter? Müssen wir sie nicht mitnehmen? Mal anbieten werden wir es ihr müssen. Vielleicht, dass sie Nein sagt. Ich bekenne, dass ich gern mit dir allein wäre. Solche Freude genießt sich am schönsten zu zweien. So begann die Festwoche. Man ging zu Kroll und vergnügte sich ganz leidlich, trotz Gegenwart der Mutter. Und Tilde war eigentlich froh darüber, denn der Alten eine Freude zu machen, war ihr fast wichtiger als alles andere. Was sie zu Hugo von Genießen zu zweien gesprochen hatte, war nur so hingesagt, weil sie wusste, dass er gern sowas hörte. Am zweiten Feiertag fuhr man in einer offenen Droschke, deren Vorbau den Wind abhalten musste, nach Charlottenburg hinaus. Aber nicht die große Chaussee hinunter, sondern im Umweg erst nach der Rousseau-Insel und dann am Neuen See vorüber. Auch hier war Mutter Möhring zugegen. Es war rührend, die alte Frau zu sehen. Am Neuen See stieg man einen Augenblick aus, um den Schlittschuhläufern zuzusehen. Und die Alte freute sich wie ein Kind über die vielen Flaggen und Fahnen, aber bloß über die Großen. Die Kleinen sehen aus wie Taschentücher auf der Leine. Möhring hat auch solche Wunden gehabt, weil er immer so viel geschnupft hat. So brachte jeder Tag etwas Neues. Das Glanzstück war aber ein Diner à part im Restaurant, zu dem auch Ribinski geladen war, natürlich mit Braut. Bei diesem Diner fehlte die Alte, weil sie wohl infolge der Fahrt durch den winterlichen Tiergarten und zu langem Stehen im Schnee bei den Schlittschuhläufern ihren Hexenschuss gekriegt hatte. Und so ging die Weihnachtswoche ihrem Ende zu. Der 31. Dezember war da und mit ihm die Frage, ob man in eine Silvestervorstellung mit Schlussakt im Café Bauer gehen oder aber zu Hause bleiben, einen guten Punsch machen und Blei gießen wolle. Man entschied sich für das Letztere, weil die alte Möhring zwar schon wieder außer Bett war, aber doch immer noch Schmerzen hatte. Geladen wurde nur der fette Architekt. Beim Bleigießen orakelte man, ob Tilde nun eine Krone oder gar eine Wiege gegossen habe, bis Hugo die Gläser mit einem guten, nach eigenem Rezept gebrauten Punsch füllte. Seines Vaters Haus war berühmt für Punsch gewesen. Der Alte hatte solche Spezialitäten. Es war noch nicht viel nach Mitternacht, als Mutter und Tochter wieder allein in ihrem Zimmer waren. Es war stickig, eine merkwürdige Luftmischung von Punsch, Wachsstock und türkischem Tabak. Wenn es dir nicht schadet, möchte ich wohl das Fenster noch ein bisschen aufmachen. Tja, mach auf, Tilde. Was soll es mir am Ende schaden? Und dann ist mir auch so sonderbar zumut, so feierlich, weil gerade Neujahrsnacht ist. Ich möchte wohl die Singuhr spielen hören. Die spielt immer so was Schönes und Frommes. Ach, die Singuhr. Denkst immer noch, du wohnst in der Stralauer Straße. Da wohnen wir aber doch nicht mehr. Und dann ist ja Mitternacht nun schon vorbei. Und die Singuhr muss ich doch auch ein bisschen ausruhen. Tja, du hast recht, ich vergesse immer. Ich weiß nicht, ich bin doch noch nicht so alt, aber ich bin schon so tapprig. So musst du nicht sagen. Hast du überhaupt so was Kleines und Ängstliches? Man muss sich nicht so klein machen, dann machen ja die Leute immer noch kleiner. Ja, das ist schon richtig. Aber man muss sich auch nicht zu groß machen. Manchmal denke ich, ob unser Herr Hugo nicht doch vielleicht hochmütig ist und ein hartes Herz hat. Ach, Unsinn. Wenn der ein hartes Herz hat, hat dieses Kaninchen auch eins. Und so weiches hat er, das ist es. Muss ich ihm abgewöhnen. Denn die, die ihn zu weiches haben, sind immer faul und bequem. Können auch nicht anders. Weil das Herz keinen rechten Schlag hat. Meinst du? Und wenn man verlobt ist, hört man ja mitunter den Herzschlag, weil man sich so nahe kommt. Und wenn man anders wollte, so wäre es Ziererei. Und was denkst du wohl, was er für einen Herzschlag hat? Wie eine Taschenuhr. Am Ende war es auch seine Taschenuhr. Nein, es war sein Herz. Nun komm, Mutter, das ist ja schon eins. Morgen ist ein schwerer Tag für mich. Morgen ist die Ferienwoche vorbei. Und dann muss ich ihn ins Gebet nehmen. Ach Gott, Tilde, was soll nur wieder ins Gebet nehmen heißen? Mitunter ist mir doch recht bange. Und so geht's nur ins neue Jahr rein. Und unser bisschen Erspartes wird immer weniger. Er ist ja doch auch kein Studierter, er ist ja bloß ein alter Student. Ja, das ist er. Aber lass nur gut sein. Wenn ich auch nicht viel aus ihm mache, so viel doch, dass ich ihn heiraten kann. Und dass ich dir alle Monate was schicken kann. Und dass ich einen Titel habe. Der 1. Januar war ein wundervoller Wintertag. Alles bereift und übereist, aber nicht sehr kalt. Und eine helle Wintersonne am blauen Himmel. Hugo war früh auf. So früh, dass Möhrings noch schliefen. Er ging hinüber, klopfte an das Schlafzimmer. Und als er Tildens etwas erschrockene Stimme gehört hatte, rief er durch die Türspalte, dass er sein Frühstück in den Zelten nehmen wolle. Das tu nur! Gut. So fängt er nur an. Das ist nur Neujahr. Mutter, mit dir ist auch gar nichts. Bin nur noch verlobt in seine Braut. Ich muss dir sagen, du musst nur wirklich ein bisschen anders werden. Ja, ja, Zille. Ich will ja. Sieh mal, du schadest uns. Wir müssen nur doch ein bisschen forscher sein. Und so, was man sagt, einen guten Eindruck machen. Ach, Till, das kostet ja alles so viel. Wo soll es denn herkommen? Dafür lass mich mal sorgen. Wenn nicht einen forschen Eindruck, so doch einen anständigen und gebildeten. Aber Weimann ist ungebildet. So fängt nur das neue Jahr an, mit in die Zelten gehen. Und ich glaube, so früh kriegt er noch gar keinen Kaffee. Die Zelten sind ja bloß für Nachmittag. Ach, der wird schon für sich sorgen. Und sowas ist der, finde ich. Hugo genoss den schönen Morgen. Er war glücklich, mal wieder einen weiten Spaziergang machen zu können. Denn seit dem Tag, da er krank geworden war, er nicht herausgekommen. Er freute sich über alles und wusste nur nicht recht, ob es das Bräutigamsgefühl oder bloß das Rekonvaleszentengefühl sei. Er ging bis über Bellevue hinaus und hing seinen Gedanken nach und überlegte. Bald früh kriegt noch meine Schwester meinen Brief. Dann wird's ein großes Gerede geben. Aurelie ist ein sehr gutes Mädchen, nicht eng und nicht kleinlich. Aber sie hat doch so ein sonderbares Honoratiorengefühl. Sie kann eigentlich auch nie anders sein. Und wenn sie nun liest, dass ich mich mit einer Chambre-Garnie-Tochter verlobt habe, wird sie die Nase rümpfen und von Filöse sprechen. Und vielleicht schreibt sie mir auch einen impertinenten Brief. Ich muss es hinnehmen. Möhrings sind sehr gute Menschen. Auch die Alte auf ihre Art. Aber wenn sie einer mokieren will, dann kann es. Schließlich schadet es nichts und man kann sich über alles mokieren. Und wenn Aurelie Tilden erst sieht, wird sie sich vielleicht auch wundern. Tilda hat nichts Gefährliches. Aber das ist auch ein Glück, wenn sie sowas hätte. Wohin sollte das sonst führen bei unseren Aussichten? Sie hat sowas Herbes. Aber das kann auch bloß angelegte Rüstung sein. Im Übrigen weiß ich, was ich mir und anderen schuldig bin. An der Ecke der Friedrichstraße studierte eine Litfaßsäule und kam zu dem Ergebnis, dass sie den Abend in den Reichshallen verbringen wollten, wo eine Luftkünstlerin merkwürdige Sachen aufzuführen versprach. Sie war auf dem Zettel abgebildet, wie sie in leichtem Kostüm, eigentlich nur eine Andeutung, durch die Luft flog. Ich sehe gern sowas. Es ist sonderbar, dass mir alles Praktische so sehr widerstreitet. Man kann es eine Schwäche nennen, aber vielleicht ist es auch eine Stärke. Wenn ich solch schöne Personen durch die Luft fliegen sehe, bin ich ganz benommen. Beinahe glücklich. Ich hätte doch wohl auch sowas werden müssen. Ausübender Künstler. Oder Luftschiffer. Oder irgendwas recht Fantastisches. Zum Beispiel Tierbändiger. Das hat von klein an einen besonderen Reiz für mich gehabt. Soll auch alles gar nicht so gefährlich sein, wie es aussieht. Sie machen sich etwas Ziehbett oder Moschus ins Haar, dann schnappt er nicht zu. Gott, wenn Tilde wüsste, dass ich so verwegende Gedanken habe. Nur Gedanken sind zollfrei. Und es zieht auch nur so über mich hin. Wenn ich ernsthaft zusehe, merke ich, dass alles lächerlich ist. Tierbändiger. Und dabei hat mich Tilde in den... Sie denkt, ich merk's nicht, aber ich merk's ganz gut. Ich lasse sie gehen, weil ich es so am besten finde. Schließlich ist man, was man ist. Und wenn ich nur so leidlich bequem durchkomme... Es war schon 12, als Hugo wieder nach Hause kam. Er fand nur Tilde, die merkwürdig gut aussah und sich ihm in einem neuen Kleide präsentierte. Tag, Tilde. Und viel Glück zum neuen Jahr. Danke. Wünsche ich dir auch. Danke. Wo ist denn Mutter? Die wollte zwei Neujahrsbesuche machen bei Schmädikes und bei Damas. Sind noch alte Hausbekannte von der Zeit, wo wir noch in der Stralauer Straße wohnten. Davon habe ich ja nie gehört. Ist auch nicht nötig. Sie machen sich nichts aus uns und wir machen uns nichts aus ihnen. Sind nur langweilig und sehr eingebildet. Aber Mutter hat mal so ihre alten Sätze, von denen sie nicht abgeht. Man soll alte, gute Freunde nicht aufgeben und so weiter. Als ob es alte Freunde wären. Aber es sind keine Freunde, bloß alt sind sie, das ist richtig. Und alle Neue einmal geht Mutter hin. Ich denke, mir ist auch ein bisschen neu hier. Und nur sage mir, wo warst du? Hugo berichtete getreulich. Und während sich Tilde auf das Sofa und Hugo dicht neben sie setzte, sprach er auch von der Litfaßsäule und dass sie heute Abend in die Reichshallen gehen wollten. Da wäre die Tochter der Luft, eine pompöse Person und doch ganz ätherisch. Die Mutter könne ja ganz gut mitgehen. Reichshallen? Na Hugo, das ist nun vorbei. Wir waren von Heiligabend bis Silvester jeden Tag aus. Oder hatten einen Punsch. Und einmal waren wir in einem ganz feinen Lokal. Möchte beinahe sagen, über unseren Stand und unsere Verhältnisse. Aber nur ist es auch genug. Nun müssen wir anfangen. Ja, womit denn? Nimm es mir nicht übel, aber sowas kannst nur du fragen. Willst du mir erlauben, dir offen meine Meinung zu sagen? Und willst du mir versprechen, mir nichts übel zu nehmen? Und von vornherein davon ausgehen, dass ich es gut meine mit dir? Und allerdings auch mit mir. Rede. Ich weiß ja, dass es immer was Vernünftiges ist, was du sagst. Mitunter allerdings ein bisschen sehr. Aber in dieser Woche habe ich dich auch von der lebenslustigen Seite kennengelernt. Und das sollst du auch weiter. Ich bin gar nicht so schlimm und so schrecklich vernünftig, wie manche glauben. Will auch für ein hübsches Kleid und für Vergnügen. Aber mit Arbeit muss es anfangen. Dass wir arme Leute sind, das weißt du. Und dass du nicht reich bist, weißt du auch. Zweimal Null macht Null. Und mit Null soll man nicht in teure Lokale gehen und nicht einmal die Tochter der Luft sehen. Und wir sind nun verlobt. Und ich bin glücklich, einen so guten und einen so hübschen Mann zu haben. Und bin sicher, dass sie mir viele nicht gönnen, die Rätin unten gewiss nicht. Und die Frau Petermann schon gar nicht. Das sind neidische alte Weiber. Und das schöne blonde Frauenzimmer im Parterre sieht mich auch immer so an. Nun, Neid macht glücklich und ich bin es. Aber Stillstand ist Rückschritt, sagte mein Vater das Jahr vor seinem Tod, als er keine Weihnachtszulage gekriegt hatte. Du hast ja recht. Freilich habe ich recht. Aber du sagst das nur, weil du nicht weiter zuhören willst. Ich weiß, das ist all sowas, was doch schließlich wichtiger ist als Kosinski. Womit ich aber nichts gegen unseren Schilder gesagt haben will. Und all sowas hörst du nicht gern. Soll alles bloß hübsch aussehen und glatt gehen und bequem sein. Nur gewiss, Bequemlichkeit ist ja immer das Bequemste, versteht sich. Und ich kann dir sagen, wenn früher die Herren um 7 ihren Kaffee wollten und einen hatten wir, der war schon immer um Glock 6 auf und ich musste dann raus und Kien spalten und mit dem Tuch über den Kopf zu Bäcker Pfannschmidt, um die Semmel zu holen. Ich kann dir sagen, da hätte ich mich auch lieber nochmal umgedreht und das Kissen übers Kinn gezogen. Es war ein bitterkalter Winter. Und ich bibberte man so. Na, das ist ja nur vorbei. Na, das sagst du so hin vorbei. Was heißt vorbei? Verlobt sind wir. Das heißt also, wir wollen doch mal heiraten. Und in eine christliche Ehe eintreten. Alles muss sein Vergnügen haben, aber auch seinen Ernst. Und der Ernst kommt erst. Wir können doch nicht als Herr und Frau Student durch die Welt gehen. Schon allein deshalb nicht, weil wer kein Amt und keinen Dienst hat, auch kein dienstliches Einkommen hat. Was wir doch haben müssen, wenn wir leben wollen und eine Familie bilden wollen. Ach, das ist ja noch weit. Also nur leben wollen. Du musst also für das sorgen, was zum Leben nötig ist. Das heißt, du musst nun endlich dein Examen machen. Und nicht immer die Bücher beiseite schieben und die Gespenster lesen. Ein grauliches Stück übrigens, ist ein Titel. Dein Examen machen, sage ich, je eher, je lieber. Und von morgen ab wird angefangen. Aber wie denn? Na, ganz einfach. Statt an die Reichshallen, an die Tochter der Luft zu denken, denkst du an das Repetitorium, was du während deiner Krankheit ganz vergessen hast. Und schon vorher war es auch nicht viel damit. Und du bezahltest bloß und gingst spazieren. Aber nun musst du wirklich hingehen. Und abends, ihr habt ja da solche Fragehefte mit beigeschriebener Antwort, was ich alles auf deinem Stehpult habe liegen sehen. Und abends kommst du zur Mutter und mir herüber, kannst dich auch auf die Chaiselongue legen, wenn es dir passt, und dich mit deiner alten Reisedecke mit dem Löwen drauf zudecken. Und wenn du so da liegst, während ich dir alles abfrage und nicht eher ruhe, als bis du mir Red und Antwort stehen kannst und alles ganz genau weißt wie am Schnürchen. Aber Till, verlass dich drauf. Wenn es was werden soll, so kommst du und legst dich hin. Oder kannst doch sitzen bleiben. Und ich frag dich. Und heute Abend, wenn dir so sehr daran liegt, dann kannst du noch mal die Tochter der Luft sehen. Aber ich gehe nicht mit. Ich habe vorläufig keinen Sinn für Vergnügen. Und morgen Abend fangen wir an. Hugo wusste nicht recht, ob er froh oder verstimmt sein sollte. So schwach war er nicht, um nicht einzusehen, dass Tilde mit ihm machte, was sie wollte. Und so uneinsichtig war er nicht, dass er das sehr Unheldische seiner Situation nicht herausgefühlt hätte. Aber das waren nur kurze Anwandlungen. Eigentlich war er ganz froh, dass jemand da war, der ihn nach links oder rechts dirigierte, wie es gerade passte. Und für Tilde stand es fest, dass sie sich beim Examinieren hüten müsse, seiner Tragfähigkeit mehr zuzumuten, als diese doch nur schwache Kraft beim besten Willen leisten konnte, weshalb sie mit Klugheit und Geschick für Unterbrechungen Sorge trug. Es war ja ein leichtes, zu Tagesfragen hinüberzugleiten und sich dann bis zu Kroll und sogar bis zu Rybinski zurückzufinden. Und wenn sie dann noch was Pikantes, das sie eigens für Hugo sammelt, zum Besten gegeben und ihn erfrischt hatte, setzte sie das Examinieren fort. Nur aber, bricht Kauf, Miete oder nicht? Und Hugo ging dann mit wiedergewonnener Kraft ins Feuer und antwortete mitunter so gut, dass Tilde ihre heimliche Freude daran hatte. Die alte Möhring war immer dabei, schon weil sie nicht wusste, wo sie anders hin sollte. So kam Ende Januar heran. Eines Abends, Hugo hatte um die 10. Stunde das Zimmer verlassen und Tilde die Gläser und Tassen auf die Seite geräumt, setzte sich die Alte auf eine Fußbank und mit dem Rücken gegen den Ofen. Sag mal, Tilde, lernt er denn gut? Ganz gut, Mutter. Eigentlich viel besser, als ich dachte. Ja, das kommt mir auch so vor. Und er ist auch ein bisschen weniger, als er eigentlich ist. Aber du kommst immer mit so viel dazwischen. Wie denn dazwischen? Gott, mit so viel vom Theater und so. Mir ist, was so dazwischen kommt, immer das Liebste. Wenn gar nichts dazwischen käme, ging ich auch zu Bett. Aber ist doch wohl nicht richtig, dass immer so viel dazwischen kommt. Es ist ganz richtig so. Sieh mal ungefähr so. Wenn ich heute noch nach Spandau gehen soll, dann ziehe ich mir einen Gummimantel über, nehme den Regenschirm und staple los. Und in Charlottenburg lehne ich mich mal an und sehe nach, was die Uhr ist. Und um 12 bin ich in Spandau. Und um 4 bin ich wieder hier und bring dir deinen Kaffee. Ja, das glaube ich schon. Aber was meinst du nur eigentlich? Na, nun nimm mal an, dass du gehen solltest. Auch nach Spandau. Da bis vors Brandenburger Tor kommst du in einem Zug. Und dann setzt du dich auf die erste Bank. Und wenn du dich ausgeruht hast, dann kommst du bis an den kleinen Stern. Und dann bis an den großen Stern. Dann bis an die Chausseehäuser. Und überall ist eine Bank. Und überall kannst du dich ausruhen. Und so kommst du endlich nach Spandau. Sagen wir gegen Abend, aber du kommst doch an. Und ohne Ruhebank wärst du liegen geblieben und gar nicht angekommen. Ja, so, nun verstehe ich. Ohne die Bank kommt er nicht an. Na, wenn er bloß ankommt. Der wird schon. Und richtig, er kam an. Hugo bestand. Er hatte zwar nur das Notdürftigste gewusst, es aber trotzdem erzwungen, da sitzend wie Huss auf dem Konzil zu Konstanz, ernst, schwärmerisch und bescheiden, halb tapfer und halb angstvoll. Diese seine Haltung war es gewesen, die schließlich alles zum Guten geführt hatte. Seine Persönlichkeit hatte gesiegt. Einer der Herren Examinatoren nahm ihn beiseite. Lieber Josmann, es war alles gut. Ich gratuliere Ihnen. Dankeschön, Herr Professor. In einem merkwürdigen Seelenzustand, gehoben und doch auch gedrückt, gedrückt, weil er an die Zukunft dachte, kam Hugo nach Haus und sah sich dieser Stimmung erst enthoben, als er hier Mutter und Tochter begegnete. Tilde, deren Auge leuchtete, blieb verhältnismäßig ruhig. Nicht so die Alte, von der geküsst zu werden, er nur mit genauer Not im letzten Augenblick durch Rückzug in sein Zimmer vermeiden konnte. Gott sei Dank, Tilde. Da kann man doch wieder ruhig schlafen. Und weiß auch, was aus einem wird. Denn gut ist er doch eigentlich. Und wird eine alte Frau nicht umkommen lassen. Gegen 7 Uhr fand ein kleines Souper statt. Das Tilde samt einer Flasche Rüdesheimer mit einer aufgeklebten Rheinlandschaft als Beweis der Echtheit aus einem benachbarten großen Restaurant herübergeholt hatte. Das Aufmerksame, das darin lag, und beinahe mehr noch der gute Geschmack, mit dem alles arrangiert worden war, blieben nicht ohne Wirkung auf Hugo, der sich plötzlich von dem Gefühl ergriffen sah, doch vielleicht in seinem dunklen Drang das Rechte getroffen zu haben. Gewiss, es waren einfache Menschen, aber doch gut und ordentlich und zuverlässig. Und alles andere war ja nur Schein und Plattiertheit. Er zog sich früh zurück, denn wenn auch siegreich, war es doch ein heißer Tag gewesen. Aber er mochte noch nicht schlafen und ging auf und ab in seinem Zimmer. Alles in allem war ihm nicht sehr siegerhaft zumute. Er war Referendar, alles ganz gut. Aber nun blieb noch der Assessor. Und diese zweite Weghälfte war notorisch viel, viel steiniger. Mit Tilde war nicht zu spaßen. Vielleicht morgen schon würde das Repetieren bei Tag und das Frag- und Antwortspiel bei Abend wieder von Neuem seinen Anfang nehmen. Vielleicht wäre es besser gewesen, er wäre durchgefallen. Dann wäre die ganze Quälerei vorbei. Rybinski lebt doch auch. Warum nicht Bahnhofsvorstand? Warum nicht Güterinspizient oder Telegraphist? Das bisschen Tippen müsste sie doch am Ende lernen lassen. Manchmal kommt auch ein interessantes Telegramm. Dann kriegt man Einsicht in allerlei. Diesen Betrachtungen hingegeben wurde er ruhiger. Aber am anderen Morgen war die alte Sorge wieder da. Sieh bloß, wie prächtig die Sonne heute scheint. Das ist dir zu Ehren. Und es ist auch warm draußen. Du solltest spazieren gehen, dich nach all den Strapazen ein bisschen erholen. Ich muss in die Stadt, soll ich dir was mitbringen? Oder hast du vielleicht Appetit auf was? Mein lieber alter Mensch, du bist mir doch recht blass geworden. Und dabei gab sie ihm einen Kuss mit ihren schmalen Lippen und nickte ihm dann im Hinausgehen von der Tür herüber nochmal freundlich zu. Merkwürdiges Mädchen. So gut und so tüchtig. Aber Küssen ist nie ihre Force. Man kann nie alles verlangen. Jedenfalls bin ich froh, dass sie nicht gleich wieder davon angefangen hat. Es wird wohl bloß eine Galgenfrist gewesen sein. Aber wie viele Tage hatten das Leben? Und ein Tag ist schon mal was. Hugos Befürchtungen schienen sich nicht erfüllen zu sollen. Das Examen war Ende März gewesen. Und schon war es Mitte April, ohne dass Tilde vom Assessor Examen und Vorbereitung dazu gesprochen hatte. Sie ließ es gehen, war voll kleiner Aufmerksamkeiten und hatte sich nur daran geändert, dass sie minder häuslich schien als früher und jeden Vormittag ein paar Stunden in der Stadt verbrachte. Wo gehst du denn eigentlich immer hin? Lesehallen für Frauen. Nannte? Da lese ich Zeitung. Aber Hugo kriegt doch jeden Tag eine. Freilich, aber eine ist nicht genug. Ich brauche viele. Wenn du meinst. Für mich wäre es nichts. Und dabei blieb es. Die Alte kam nicht wieder darauf zurück. Bis eine Woche später diese halb geheimnisvolle Zeitungsleserei auch ohne weitere Frage ihre Erklärung fand. Es war ein Sonntag, an welchem die Lesehalle nur von 11 bis 1 auf war, und um 1:30 war Tilde wieder zu Hause. Tag, Mutter. Na, Tilde? Riecht ein bisschen nach verbrannt. Hast wohl nicht recht nachgesehen. Doch, jetzt eben. Da hab ich's doch gleich gemerkt. Hab ein paar Kohlen rausgenommen und hab auch aufgegossen. Geärgert hab ich mich auch. Denn es kostet ja so viel. Aber ich konnte nicht eher rausgehen, weil der Schmädike hier war. Die hätte auch wegbleiben können. Der Schmädike bedeutet nie was Gutes. Kommt immer bloß aus Neugier oder aus Boshaftigkeit. Und um armen Menschen einen Floh ins Ohr zu setzen. Ach, Tilde, da tust du aber Unrecht. Wenigstens heute. Sie kam bloß, um uns zu gratulieren wegen Hugos Examen. Und wann denn nur Hochzeit sei. Und da hast du gesagt, noch lange nicht, nicht wahr? Naja. Kann ich mir denken. Du bist ewig in einer Todesangst. Du glaubst immer noch, es wird nichts werden. Und alles ist umsonst gewesen. Und alles für nichts ausgegeben. Das ist immer deine Hauptangst. Und wenn du deine Ängste kriegst, dann machst du dich klein und jämmerlich. Auch vor solcher Person wie dieser Schmädige, dieser spitznasigen Posamentierswitwe. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, noch lange nicht. Ich habe bloß gesagt, ich wüsste es nicht. Aber du tätest mitunter so, als ob es wohl bald losgehen würde. Was sagt sie da? Da sagte sie, ja, liebe Möhring, manche haben Courage. Referendar ist nicht viel und eigentlich bloß ein Anfang. Aber aller Anfang ist schwer und ich kann man sagen, es ist immer etwas. Und Minister wird er ja wohl nicht werden wollen. Oder am Ende vielleicht doch. J, wenn ich mir an deinen Tilden denke. Das sagt sie? Ja, Tilde, sowas war's. Und verschämte Person. Und dumm dazu. Aber die wird sich wundern, wenn wir ihr die Hochzeitsanzeige schicken. Ach, Tilde, red doch nicht sowas. Wenn man sowas redet, dann berät man's. Und es wird nie was. Aber es hat doch schon so viel gekostet. Und ich weiß mitunter gar nicht, wo es herkommt. Tja, Mutter, ich kann eben hexen. Und Kind, nur ritzt er auch noch so. Wenn man den Teufel ruft, ist er da. Zum Spaß darfst du doch sowas nicht sagen, in so einer ernsthaften Sache. Vater sagt ja auch immer, ja, die Leute glauben, das ist ein Vergnügen, aber es ist kein Vergnügen. Der Hochzeitstag ist der ernsthafteste Tag. Und manche, die sich nicht recht trauen, sehen auch schon so aus. Da sprichst du von Hexen, tust also, ob alles schon da wäre. Als ob es zu Johanni losginge. Geht es auch, Mutter? Ja, aber das fährt mir ja in alle Glieder. Denn du stehst ja so da, wie wenn du alles schon in der Tasche hättest. Hab ich auch. Diesmal. Wie kann ich denn lesen? Und alles Bleistift geschrieben und ohne Brille. Oh, dann hör zu, dann will ich lesen. Qualifizierte Personen, das... Verstehst du, Mutter? Ich werd's schon, lies man weiter. Qualifizierte Personen, das heißt Personen, die mindestens das erste juristische Staatsexamen bestanden haben und darüber vollgültige Zeugnisse vorlegen können, werden bei Geneigtheit hierdurch aufgefordert, sich um die Bürgermeisterstelle unserer Stadt zu bewerben. Gehalt 3000 Mark bei freier Wohnung und einigen anderen Emolumenten. Aspiranten werden ersucht, ihre Zeugnisse einzusenden, wenn sie nicht vorziehen, sich den Unterzeichneten gleich persönlich vorzustellen. Magistrat, Stadtverordnete zu Woldenstein, Westpreußen. Ja, Tilde, ist es denn möglich? Du bist doch ein und aus. Von Hexen rede ich nicht, dann fliegt es wieder weg. Aber hat er denn die Stelle schon? Es gibt ja doch wohl so viele für sowas. Und wenn er auch ein sehr schöner Mann ist und den Augenaufschlag hat, dass man gleich denkt, nur liest er die Sonntagsepistel. Ja, ich denke mir, es gibt so viele so. Und manche sind fixer wie er und schnappen es ihm weg. Das lass nur gut sein. In Fixigkeit soll ihm diesmal keiner über sein. Der muss noch heute weg mit dem Nachtzug. Woldenstein liegt eine Stunde von der Bahn und ein Omnibus wird wohl auch da sein. Um 5 ist er auf der Station und um 6 in Woldenstein in Westpreußen. Ein Gasthof zum Goldenen Ross oder irgend sowas wird wohl auch da sein. Ich denke mir, dem Rathaus gerade gegenüber. Und da kann er bis 10 Uhr schlafen. Denn ausschlafen muss er erst, sonst ist er nicht zu brauchen. Und dann frühstückt er, macht sich fein. Und um Schlag 12 tritt er an und macht seine Verbeugung. Und ich will nicht Tilde heißen, wenn sie nicht gleich alle sagen, natürlich, der muss es werden. Und der Neid von der alten Schmädige hilft auch noch. Und den Tag nach Johanni hat sie die Anzeige. Frau Schmädige kriegte wirklich die Anzeige. Denn alles kam genau so, wie Tilde vorausgesagt hatte. Und am Johannistag konnte die Hochzeit in einem ganz kleinen Saal des englischen Hauses gefeiert werden. Hugos Mutter und Schwester waren von Owinsk herübergekommen, mit noch 2 Cousinen, von denen jede mal auf Hugo gerechnet hatte. Sie tranken Hugo zu und sagten unter liebenswürdiger Drohung gegen die Braut, alte Liebe roste nicht, was alles von Tilde mit großer Seelenruhe hingenommen wurde. Hugos Vergangenheit beunruhigte sie wenig. Viel konnte es nicht gewesen sein. Und noch weniger beunruhigte sie die Zukunft. Rybinski war auch da gewesen, mit einer neuen Braut, von der er behauptete, diesmal sei es ernsthaft. Wirklich? Ja, sie ist nämlich Tragödin. Die Schmädike saß neben der alten Möhring und sprach viel von dem Hochzeitsgeschenk, das sie zum Polterabend, der aber aus viel geschenkt hatte. Es war eine rosafarbene Ampel an drei Ketten. Die Schmädige war sehr geizig. Wir haben ja lange überlegt, was wohl das Beste wäre. Und da musste ich dran denken, wie dus das war, als Schmädige kam. Kann wohl sagen, es war ein furchtbarer Augenblick. Und hatte sowas, wie wenn ein Verbrecher anschleicht. Und Schmädige, der war auch so unbescholten, wie nur einer sein kann. Und seitdem, wenn eine Hochzeit ist, schenke ich sowas. Zu viel Licht ist auch nicht gut. Aber so gedämpft, da geht es. Die alte Möhring nickte mit dem Kopf, schwieg aber, denn sie hatte sich über die Ampel geärgert. Noch am selben Abend reiste das junge Paar ab, und zwar gleich nach Woldenstein. Weil sie aber vorhatten, die erste Nacht in Küstrin und die zweite Nacht in Bromberg zuzubringen, so nannten sie diese Fahrt doch ihre Hochzeitsreise. Ich find's nicht in Ordnung, dass immer Dresden die Brüllsche Terrasse sein muss. Man kann ein Zwinger. In Küstrin wollen wir uns morgen mal das Gefängnis des Kronprinzen Friedrich ansehen. Und die Stelle, wo Katte hingerichtet ist, scheint mir passender als der Zwinger. Tilde war mit allem einverstanden gewesen. Am 26. mittags waren sie in Woldenstein. Sie bezogen die Wohnung, die schon der frühere Bürgermeister inne gehabt und die Hugos Mutter und Schwester von Owinsk aus eingerichtet hatten, teils mit einigen alten Sachen aus dem Owinsker Elternhaus, teils mit neu angeschafften Möbeln und Stoffen, die sämtlich in Woldenstein gekauft waren. Es wird wohl teuer sein und nicht viel taugen, aber es bringt sich wieder ein. Tja, wir müssen uns beliebt machen. Woldenstein ist jetzt die Karte, auf die wir setzen müssen. Am 1. Juli wurde Hugo eingeführt und eroberte sich gleich die Herzen durch eine Ansprache. Ich bin ein halber Landsmann von Ihnen. Ich habe von Jugend auf an der Überzeugung festgehalten, dass die wahre Kraft des Landes in den östlichen Provinzen liegt. Von hier hat die Monarchie ihren Namen. Aus Königsberg stammt das preußische Königstum. Und wenn Woldenstein auch nicht bestimmt ist, derart in die Geschichte des Landes einzugreifen, so ist auch das Kleinste groß genug, durch Pflichterfüllung und durch Festhalten an den alten preußischen Tugenden vorbildlich zu wirken und dem Land eine Ehre und seiner Majestät, dem König, eine Freude zu sein. Der Beifall galt besonders dem letzten Satz in Hugos Rede, denn Woldenstein wählte konservativ. Aber Hugo hatte doch das spöttische Lächeln bemerkt, mit dem eine kleine Gruppe seiner Zuhörer diese patriotische Wendung begleitete. Seiner Majestät, dem König, der ein Hort der Verfassung ist, zu der wir alle stehen, mit Leib und Leben. Der Schluss dieser Rede hatte so gut gewirkt, dass die Firma Silberstein und Ehrenthal ein Ständchen für den neuen Bürgermeister veranlasste, das ihm auch am selben Abend noch gebracht wurde. Die Konservativen schlossen sich aus, aber nicht aus Demonstration gegen Hugo, sondern aus Demonstration gegen die fortschrittliche Firma. Höheren Ortes, namentlich beim Landrat, der in Berlin persona gratissima war und mit dem Hugo entschlossen war, sich gut zu stellen, hatte das Ständchen jedoch Anstoß erregt. Das tut nichts, Rom ist auch nicht an einem Tage erbaut worden. Gut Ding will Weile. Mathilde richtete zunächst ihr Augenmerk auf die Einrichtung des Hauses und vervollständigte sie durch allerhand kleine Einkäufe. Das Beste der Wohnung war der hübsche, ziemlich große Garten, der nach Passierung eines schmalen Hofes unmittelbar hinter dem Haus lag. Hier war Tilde besonders tätig. Wenn Hugo vom Rathaus kam, legte sie ihren Arm in den seinen, um sich von den Sitzungen erzählen zu lassen. Ich bin mitunter richtig in Verlegenheit. Ja, mein Vertrauen zu meiner Rechtskunde. Und ich soll immer gleich auswendig in einem Schnürchen wissen, was in jedem Fall zu tun und was rechtens sei. Natürlich sage ich ihm, es läge sehr schwer. Es sei ein komplizierter Fall, der je nachdem höchstwahrscheinlich so oder so entschieden werden müsse. Dabei schlägt mir aber doch das Herz. Denn alles, was ich da sage, kann auch Unsinn sein. Ach, du fängst es nicht richtig an. Was heißt Rechtsfragen? Rechtsfragen, das ist für Winkelkonsulenten. Und wenn es was Ordentliches ist, dann musst du sagen, da wollen wir Justizrat Noack fragen. Ich halte den für einen scharfen Kopf. Ja. Ja, für einen scharfen Kopf. Und wenn du das sagst, so legt dir das keiner zum Schlimmen aus. Und den Justizrat hast du nun schon sicher auf deiner Seite. Der sagt dann, ihr Herren, da habt ihr endlich mal einen richtigen Bürgermeister. Einen klugen, verständigen Mann. In der Regel wollen sie alles selber wissen. Das ist Pfuscherei. Das ist, wie wenn die Apotheker die Kranken kurieren wollen. Aber dazu gehört noch mehr. Ein Bürgermeister ist ein Verwaltungsbeamter. Ein kleiner Regent. Kein Rechtssprecher. Und das kann ich euch sagen, der versteht zu regieren. Er ist ein Administrationstalent. Er hält auf Ordnung und der hat Ideen. Ja. Und er hat Ideen, sage ich. Ja, das sagst du. Oder lässt es deinen Justizrat sagen. Aber wer hat Ideen? Ideen, das ist nicht so leicht. Ach, ganz leicht. Ach, Tille, das ist doch Torheit. Ideen. Ideen hat jeder, der sie haben will. Du bist bloß zu ängstlich. Du hast kein Vertrauen zu dir. Du denkst immer, die anderen sind wunderwie klug und verstehen alles besser. Wenn man Bürgermeister ist, dann muss man sowas aufgeben. Ja, das sagst du wohl. Aber ich muss damit was kommen. Natürlich. Ich muss damit was kommen und Vorschläge machen. Was soll ich da vorschlagen? Alles. Ach, Tille, das ist doch Torheit. Du sagst alles und ich weiß gar nichts. Ja, weil du die Augen nicht aufmachst. Und die Ohren erst recht nicht. Du bist immer wie halb im Traum. Sieh mal, da ist hier der Weg zwischen der Stadt und dem großen Torfmoor. Alkiten haben mir gesagt, im Herbst, wenn es regnet, sei gar nicht durchzukommen. Und wer seinen Torf bis dahin nicht eingefahren hat, der mag sehen, wo er bleibt. Habe ich auch gehört. Ja, aber du denkst dir nichts dabei. Und du musst morgen den Stadtverordneten vorschlagen, dass ein Steindamm angelegt wird. Ist ja nur eine halbe Meile. Oder eine Klinkerchaussee. Oder doch mindestens ein Knüppeldamm, dass die Wagen im Modder nicht stecken bleiben. Und dann lass sein Chausseehaus bauen. Ist ja noch alles auf städtischem Grund und Boden. Und der Landrat hat nichts mit reinzureden. Und für den einen Groschen Chausseegeld haben die Leute dann einen Steinweg. Und können auch stolz sein, dass sie sowas aus eigenen Kräften und eigenen Mitteln gebaut haben. Sehe ich ein. Ist ein guter Vorschlag. Und dann musst du wegen der Garnison anbohren. Alkitten sagt mir, dass schon lange davon die Rede war. Dass er dein Vorgänger nicht wollte. Vielleicht, weil er sich wegen seiner Frau fürchtete. Soll nämlich etwas reichlich forsch gewesen sein. Ja, das ist richtig. Na, das ist es. Und die Knauserei mit dem Stallgebäude. Das ist der reine Unsinn. Alkitten hat mir erzählt, die Stadtverordneten hätten nicht gewollt. Ja, warum nicht? Weil der Anstoß fehlte. Und bei mir liegt es nicht. Und wenn der schönste Rittmeister kommt, kennst doch deine Tilde. Von dem ganzen Regiment kann natürlich nicht die Rede sein. Dazu ist Woldenstein zu sehr Nest. Und Silberstein und Ehrenthal können es nicht rausreißen. Und Rebecca Silberstein auch nicht. Übrigens ist eine hübsche Person. Aber doch nicht zum Heiraten. Und für sonst ist sie zu streng. Also nicht das ganze Regiment. Für einen adligen Obersten ist auch eigentlich gar keine Wohnung hier. Höchstens in unserer ersten Etage. Tilde. Aber zwei Eskadrons, das geht. Und nun berechne dir mal, wie das wirkt. Von Brot will ich nicht reden, das backen sie selber. Aber 300 Pferde und 300 Menschen. Ein Casino müssen sie doch auch haben. Und dann die jungen Frauen und Ball und Theater. Silberstein ist gegen das Militär, aber das gibt sich. Die ganze Bäckerei und Schlechterei kommt auf einen anderen Fuß. Und Woldenstein hört auf, ein Nest zu sein, wird eine Stadt. Vielleicht ziehen sie hier mal eine Division zusammen, machen Kavalleriemanöver. Und wenn der General bei uns wohnt, so hast du den Kronenorden weg und weiß nicht wie. Und sieh, so musst du es anfangen. All dies kleine Zeug, was sie da immer durchsprecht, damit zwingst du es nicht. Das kann jeder. Aber immer auf dem Auskick sein. Immer sehen, was so dem Menschen zugute kommt. Damit zwingst du es. Und das ist, was ich vorhin Ideen genannt habe. Die Welt kann nicht jeder auf einen hohen Fleck bringen. Aber Woldenstein so weit zu bringen, dass es alle Wochen mal in der Zeitung steht und dass die Menschen erfahren, es gibt einen Ort, der heißt Woldenstein. Ja, das ist möglich. Und das ist in deine Hand gegeben. Man freute sich über das neue Stadtoberhaupt von Woldenstein. Silberstein, der Mitinhaber der Firma Silberstein und Ehrenthal, der viel las und immer sehr gebildet sprach, besonders. Der hat die Initiative. Das Initiative, das hat jeder. Aber die Initiative, das ist es, was den hohen Menschen von dem Niedrigen unterscheidet. Warum sagst du das Initiative? Was soll ich mir denken dabei? Sage nichts, Ehrental. Oder du tust ihm Unrecht und bringst es auf deinen Kopf. Es ging alles gut in Woldenstein. Nur der Landrat verhielt sich kühl. Und es war ganz ersichtlich, dass er von der Initiative, die sein eigenes Licht in den Schatten stellte, nicht sonderlich erbaut war. Es kamen Begegnungen vor, bei denen Hugo geschnitten wurde. Besonders von der Frau Landrätin, die Tänzerin erst in Agram und dann in Wien gewesen war. Du verstehst es nicht. Zieh mal die Birne da. Die ist noch hart. Und du musst sie 4 Wochen auf Stroh legen, ehe sie schmeckt. Aber noch ehe die 4 Wochen rum sind, hab ich dir den Landrat weich gemacht. Das ist ein sehr guter Herr und eigentlich liebenswürdig von Natur. Das müsste nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn er nicht zu bekehren wäre. Wer eine Tänzerin heiratet, hat immer ein weiches Herz. Die 4 Wochen waren noch nicht um und die Birne noch nicht präsentiert, als Hugo Ende November von einer Kreistagssitzung heimkam und nicht genug von der Liebenswürdigkeit des Landrats erzählen konnte. Tilde sagte kein Wort. Und Hugo sah erst einigermaßen klar in der Sache, als er am selben Abend Silberstein traf. Haben Sie schon gelesen, Herr Grossmann? Sehr gut geschrieben, ein feines Artikelchen. Aber ist es wert. Er ist ein feiner Herr, der Herr Landrat. Woldenstein, 14. November. In unserem Kreis freut man sich bereits für die Wahlen, ohne dass eine besonders brisante Benötigung dafür vorläge. Denn die Wahl unseres Herrn Landrats darf wohl als gesichert angesehen werden, da, so viel wir bisher erfahren konnten, seine politischen Gegner auf Aufstellung eines Gegenkandidaten verzichtet haben. Sowohl die Konservative wie die Fortschrittliche Partei vereinigen sich in Würdigung der hervorragenden Charakter- und Verwaltungseigenschaften des Herrn Landrats und halten es für ihre Pflicht, selbst auf Kosten ihrer sonstigen politischen Überzeugungen, ihrem Vertrauen zu ihm Ausdruck zu geben. Es lässt sich hier von einem Sieg der Persönlichkeit sprechen, der umso glänzender ist, feine Sitte, also Städte. Ja. So daher. Er hält mich für den Verfasser. Natürlich. Da in Woldenstein nur 3 Menschen in Betracht kommen können. Silberstein, der Lehrer und ich. Sollte vielleicht. Aber nein, es war nicht möglich. Dazu war alles zu gewandt, zu routiniert ausgedrückt. Guten Abend. Na? Was gibt's? Musst du wissen, du weißt ja aus. Ich habe Silberstein getroffen. Und? Er hat mir die Königsberger Zeitung gegeben. Mit einem Artikel aus Woldenstein drin. Ach, das ist gut. Ich dachte schon, er wäre unter den Tisch gefallen. Dann ist es am Ende doch so. Dann hast du den Artikel eingeschickt. Ja, das mit dem Landrat, das musste anders werden. Es ging doch nicht so weiter. Also du hast ihn geschrieben? Nein, geschrieben nicht eigentlich. Aber wer denn? Ein Unbekannter, dem ich nur zu Dank verpflichtet bin. Als wir damals das Gespräch hatten, da sah ich jeden Tag, wenn die Vossische kamen, in die Wahlangelegenheiten hinein. Und das sind wohl nur schon 8 Tage, da fand ich das alles in einer kleinen Korrespondenz aus Mislowitz. Und danach habe ich es so zurechtgemacht. Wenn man erst das Gestell hat, ist es ganz leicht, eine Puppe zu machen. Du solltest aber lieber sowas nicht tun. Dachte, du würdest mir danken, dass ich das beglichen und deine Stellung angenehmer gemacht habe. Kannst du mal damit scheitern. Es kann auch mal schiefgehen. Gewiss, alles kann mal schiefgehen. Die sich dadurch einschüchtern lassen, die sitzen still und tun gar nichts. Schiefgehen. Ich würde da lieber warten, bis es soweit ist. Bis dahin aber würde ich mich freuen, wenn einer für mich sorgt. Silberstein, der so schrecklich gebildet ist, spricht immer von deiner Initiative. Das ist mir mitunter auch fatal genug. Besonders, wenn du dabei bist. Aber bitte halte du nicht zu viel davon. Seit diesem Zeitungsartikel hatte sich Hugos Stellung in Woldenstein und in der Umgebung noch wesentlich verbessert. Tilde freute sich ihrer Errungenschaften und gab ihrer Freude auch dadurch Ausdruck, dass sie sich modisch kleidete, wobei Silberstein mit Rat und Tat helfen musste. Es setzte sich mehr und mehr die Meinung fest, dass die Frau Bürgermeister sehr klug sein müsse und immer wisse, was in der Welt los sei. Sie hat entschieden, was von unseren Leuten. Die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr verging in Saus und Braus. Der Landrat, der während der letzten 4 Wochen am Reichstag gewesen war, kam zurück und eine Festlichkeit drängte die andere. Am Weihnachtsabend war erst Aufbau für die armen Kinder aller Konfessionen, wobei Tilde, die Landrätin, und Rebecca Silberstein die Leitung übernahmen. Am Silvesterabend eröffnete Hugo mit der Landrätin die Polonaise und der Landrat folgte mit Tilde, die die Reichstagsberichte jeden Morgen las und gelegentlich sogar einen Satz aus einer kurzen Rede zitierte, die der Landrat über die Simultanschulfrage gehalten hatte. Sie interessieren sich auch für Politik, meine gnädigste Frau? Oh ja, Herr Landrat. Je mehr ich die kleinen Verhältnisse fühlte, die mich umgaben, je mehr empfand ich eine Sehnsucht nach Auffrischung, die nur, ich will nicht sagen das Ideal, aber doch das Höhere ergeben kann. Ich darf sagen, dass die Reden Bismarcks erst das aus mir gemacht haben, was ich bin. Es ist so oft von Blut und Eisen gesprochen worden. Aber von seinen Reden möchte ich für mich persönlich sagen dürfen, Eisenquelle, Stahlbad, fühlte mich immer wie erfrischt. Beim Souper, das den Tanz auf eine Stunde unterbrach, saßen sich Landrat und Bürgermeister gegenüber. Als der Tanz um 2 Uhr wieder begann, rückten sie nebeneinander. Euer Meister, Freund, Sie haben eine famose Frau. Kolossal geschlagen. Ich weiß ja Bescheid wie ein Reporter. Oder eigentlich besser. Die Reporter sind Maschinen und folgen bloß mit Ohr und Hand. Aber Ihre Frau, Donnerwetter, da merkt man was. Muck, Rasse, schick. Sagen Sie, was ist das für eine Geborene? Vielleicht Kolonie? Oder Familie, die den Adel hat fallen lassen? Möhring. Meine Frau ist eine geborene Möhring. Hören Sie, Bürgermeister, da steckt was drin. Oder ob vielleicht die Mutter... So viel ich weiß. Na, ganz egal, woher es kommt, wenn es nur da ist. Man muss ein Bombengedächtnis haben. Hugo tanzte noch einen Walzer mit der Landrätin und geleitete dann beide bis an den draußen wartenden Schlitten. Er war im dünnen Frack mit weit ausgeschnittener Weste und draußen, wo er noch eine Weile stehen musste, blies ein scharfer Südostwind von den Karpaten her. Als er mit Tilde eine Stunde später in seiner Wohnung ankam, war er im Fieber und fröstelte. Tilde, mir ist nicht recht. Ich möchte ein Glas Zuckerwasser. Immer Zuckerwasser. Er trinkt Zuckerwasser, wenn er von einem Ball nach Hause kommt. Ich werde eine Tasse Kaffee machen. Sie holte die Spirituslampe, setzte das Kesselchen auf und machte ihm eine Tasse Kaffee von 3 Lot. Er fieberte heftig. Wäre das Wetter über Nacht anders geworden, so hätte das Fieber vielleicht nicht viel bedeutet. Aber der Wind ging noch mehr nach Osten herum und an Schonung war nicht zu denken, weil verschiedene Visiten zu machen und allerhand Stuhlschlitten für den Nachmittag zu besorgen waren. Sich davon auszuschließen war umso unmöglicher, als Hugo beim Abschied um die Ehre gebeten hatte, die Landrätin auf dem Eise fahren zu dürfen. Eine kleine Eitelkeit kam hinzu, denn er war ein sehr guter Schlittschuhläufer und wollte sich in den Pausen als solcher zeigen. Er sah sehr verändert aus, was auch Tilden nicht entging. Und weil sie trotz aller Abhärtungsprinzipien, nach denen sie selber lebte, nicht ohne Teilnahme für ihn war, so würde sie ihn vielleicht vom Eise zurückgeschickt und bei der Landrätin, die noch nicht da war, entschuldigt haben, wenn nicht ein polnischer Graf, dessen Bekanntschaft sie schon am Abend vorher gemacht hatte, sich ihrer bemächtigt und ihr auf seinem kleinen Muschelschlitten mit 2 der vorgespannten Scheckenponys einen Platz angeboten hätte. Sie musste das annehmen, denn er war der reichste und angesehenste Mann der ganzen Gegend. Ein Original. Freut mich ungeheuer, meine gnädigste Frau. Sacre bleu, man sieht doch großen Stadt. Andere Menschen. Ja, ja, Berlin. Bin ich preußisch, ich nicht sehr. Aber Berlin. Berlin, eine merkwürdige Stadt, eine tolle Stadt. Das Berlin, das ich kenne, ist sehr wenig toll. Fast zu wenig. Passiert eigentlich gar nichts. Oh, meine Gnädigste, das macht die Stelle, wo man steht, von der man aus sieht. Ich habe gestanden immer sehr in Front, immer sehr avancé. Glaube ich, Herr Graf, Ihre gesellschaftliche Stellung. Oh, nicht das, nicht das. Das war einmal vor einem großen Tor. Ah, viele Lichter da, viele Schlitten. Da hatten wir Maskenball. Groll, ja richtig. Kennen Sie Kroll? Gewiss, Herr Graf. Jede Berlinerin wird doch Kroll kennen. Ja, und da hatten wir Maskenball. Ich Fledermaus. Eine merkwürdige Stadt, eine tolle Stadt. Aber eine Stadt, was haben, keine Grimasse. Ja, das ist wahr. Eine Stadt von sehr freien Bewegungen. Ich glaube doch nicht überall. No, überall nicht. Das ist wieder, wo man steht, meine Gnädigste. Wo ich gestanden, sehr freie Bewegung und keinen falschen Verschämung. Aber doch vielleicht eine richtige? Oh, Verschämung immer falsch, immer Grimasse. Und ich liebe sehr freien Bewegung. Eine Herzählung sämtlicher Berliner Lokale mit freier Bewegung stand in Aussicht. Und wer will sagen, wo der Graf schließlich gelandet wäre, wenn nicht eine plötzlich quer durch das Flusseis gezogene Rinne das Weiterfahren gehindert und zur Umkehr gezwungen hätte. Wenige Minuten und der Schwanenteich war wieder erreicht, wo sich die Woldensteiner Honoratioren in engerem Kreis bewegten. Ja, mein Herr Bürgermeister, es hat nicht sollen sein. Was, Herr Graf? Eskapade. Wollte wie Gott der Unterwelt oder Pluto. Warum nicht höher hinauf? Warum nicht Jupiter? Ah, ich verstehe. Wegen Verwandlung? Wegen Ertrag? Warum gehen? Bleiben doch. Gnädigste Frau haben einen spitzen Zunge. Ja, sehr erfreut, Bürgermeister. Einen charmanten Frau, einen klugen Frau. Gar nicht bisschen ängstlich. Auf alles eingehen und denken immer... Alles geht vorüber und den Kopf wird es ja wohl nicht kosten. Ja, das macht wohl die Schule der großen Stadt. Ja. Merkwürdigen Stadt. Tollen Stadt. Martin, ich hole Ihnen einen Punsch. Das hilft, das lässt. Bitte nein. Ich fürchte, das wird es nur verschlimmern. Kann nicht verschlimmern. Punsch nie. Als er aber Hugo aus seinen listigen, etwas blutunterlaufenden Augen ansah, kam ihm doch ein Zweifel, ob Punsch auch hier ein Allheilmittel sei. Und er ging hinaus und rief Mathilde, die sich aus dem Saal entfernt und neben die Landrätin auf eine Bank gesetzt hatte, zu. Gnädigste Frau, Ihr Herr Gemahl, packen wir ihn in eine Decke und Knecht kann ihn fahren nach Hause. Es ist wohl besser, wir gehen zu Fuß, Herr Graf. Hugo am Arm führend, der traumhaft hin und her schwankte, schritt sie mit ihm auf die Stadt zu. Der Graf und die Landrätin sahen ihnen nach. Holtenstein kann sich noch nach einem Bürgermeister umsehen. Bei Ihnen draußen gedeiht wohl das zweite Gesicht? Nein, aber ich sehe gut. Der Arzt war über Land. Erst gegen Morgen kam er und hatte gegen Tildens Behandlung des Kranken Brotrinde in Essigwasseraufguss, ein Mittel, das noch von der alten Möhring herrührte, nichts Erhebliches einzuwenden. Es hat nicht geschadet. Immer schon viel. Ist es schlimm? Tja, eine Lungenentzündung. Vor allem Ruhe. Tilde war eine gute Krankenpflegerin und gab Hugo die Medizin mit einer Genauigkeit, als ob das Leben an der Minute hinge. Sie glaubte nicht daran, aber sie wollte nichts versäumt haben. Hugo genas, und Ende Februar saß er im Garten in Front von einem Weinspalier, auf das eine warme Frühjahrssonne fiel. Tilde saß neben ihm und las ihm aus der Zeitung vor, denn es waren die Tage, wo Bismarck ins Schwanken kam. Hugo fing jedes Wort auf und zeigte großes Interesse, ergriff aber nicht Partei. Werden wohl beide recht haben. Das bist ganz du. Beide recht. Ich bin für einen. Nach Berlin hin war all die Wochen über kein Wort über die Krankheit vermeldet worden, weil Tilde dem Gejammer der Alten entgehen wollte. Und auch jetzt, wo die Genesung im Gang war, schrieb sie nichts von der zurückliegenden schweren Sorge. Vielleicht unterließ sie es auch, weil sie der Genesung misstraute, wozu, wie sich bald zeigen sollte, nur zu viel Veranlassung vorhanden war. Eines Tages, als Hugo wieder in der Sonne saß, schlug das Wetter plötzlich um. Ein Schüttelfrost stellte sich ein und ehe noch der Arzt es feststellen konnte, war es klar, dass ein Rückfall eingetreten war. Er nahm die Form einer rapide fortschreitenden Schwindsucht an und am zweiten Osterfeiertag abends trat er tot ein, nachdem der kranke Tilde nochmals ins Bett gerufen und ihr für ihre Tüchtigkeit, ihre Liebe und Pflege gedankt hatte. Diese Worte waren ehrlich gemeint, denn die Bedenken einer früheren Zeit waren ganz verschwunden. Und er sah längst in Tilde nichts mehr als die rührige, kräftige Natur, die sein Leben bestimmt und das bisschen, was er war, durch ihre Kraft und Umsicht aus ihm gemacht hatte. Am dritten Osterfeiertag bei untergehender Sonne wurde er auf dem Woldensteiner Kirchhof begraben. Alles war da. Der Graf, der es auf den Arzt schob und dann wieder versicherte, er habe schon am Neujahrstag gewusst. Der Landrat, der, weil Osterferien waren, gerade in seinem Kreis sein konnte. Viel Adel aus der Nähe. Und die ganze Bürgerschaft, einschließlich der dritten Konfession. Auch der Provisor, der sich zufällig einen neuen Frühjahrsanzug hatte machen lassen, wollte nicht fehlen. Ein Bläserchor blies. Der Graf unterhielt sich ziemlich laut. Und was Woldenstein an Blumen hatte, wurde auf das Grab gelegt. Der Geistliche geleitete Tilde in ihre Wohnung. Und während der Graf im Herzog Kasimir eine Flasche herben Ungar ausstach, saß Tilde auf dem Trittbrett ihres Wohnzimmers und sah auf den immer dunkler werdenden Marktplatz, über den ein Westwind einige braune Winterblätter trieb. Als Tilde wohl eine halbe Stunde lang hinausgestarrt hatte, zündete sie die Lampe an und setzte sich an ihren Schreibtisch, um ein paar Zeilen an ihre Mutter zu schreiben. Und überlas dann den Brief noch einmal. Liebe Mutter, heute gegen Abend haben wir Hugo begraben. War sehr schön und feierlich, alle Welt erschien, auch der Adler aus der Umgegend. Prediger Lemmel hielt die Rede, sie wird gedruckt und wird uns dann, denn bis dahin denke ich wieder in Berlin zu sein, von hier aus zugestellt werden. Wie ich dir gleich bemerken will, kostenfrei auch der Druck, denn du wirst wohl sehr in Angst sein. Ich muss dich aber ernsthaft bitten, mich mit dieser Angst nicht quälen zu wollen. Ich habe von hier aus für dich gesorgt und ich werde weiter für dich sorgen. Du denkst immer an jämmerlich zugrunde gehen, aber solange deine Tilde lebt, solange wirst du zu leben haben, dessen sei versichert. Ich empfange noch das Gehalt bis Jahresschluss und die Witwenpension vom 1. April an. Dies wird dir einen Stein von der Brust nehmen, und wenn du erst weißt, und deshalb habe ich dies alles vorausgeschickt, dass du nicht ins Spittel kommen und nicht wie die alte Runschen reinmachen und einholen brauchst, wirst du vielleicht auch zuhören, wenn ich dir sage, dass Hugo gut gestorben ist. Ganz ein feiner Mensch, der er immer war. Denn er war aus einem guten Haus, was immer die Hauptsache bleibt. Hat mir auch noch gedankt, als ob ich wunder, was für ihn gewesen wäre. Das machte er, hatte sowas Edles und ich hatte grüßen lassen. Dass er bloß schwächlich war, dafür konnte er nicht. Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre er stärker gewesen. Alle Leute hier haben ihn sehr geachtet, weil alle sahen, dass er sehr gut war. Und selbst Silberstein, von dem ich dir schon geschrieben, hat an seinem Grab gesprochen, sodass sogar Pastor Lemmel zufrieden war und ihm die Hand gab. Silberstein, Firma Silberstein und Ehrenthal wird auch alles besorgen. Sind sehr reelle Leute, fortschrittlich, aber sehr reell. Und was aus dem Mobiliar herauskommt, das werden wir kriegen auf Heller und Pfennig. Ich habe noch ein paar Tage hier zu tun, um Briefe zu schreiben, auch an den alten Grafen, der mir eine Stellung als Hausdame in seinem Haus angeboten hat, natürlich mit Gehalt. Aber alles dies wird in 3 oder 4 Tagen beendet sein und spätestens dann am Früh gedenke ich in Berlin einzutreffen. Ich schreibe aber noch eine Karte vorher, damit du ganz sicher bist und die Runschen zur rechten Zeit bestellen kannst. Bringe dir auch ein kleines Andenken von ihr mit, ein kleines Kreuz, vor allem mit einer Perle. Die Perle hat einigen Wert. Ich freue mich, dich wiederzusehen, so schmerzlich auch die Veranlassung ist, denn die Pension reicht nicht an das Gehalt. Ich muss dir das sagen, mir ist es gleichgültig. Ich bringe mich schon durch und dich mit, deine treue Tochter Tilde. Sonnabend früh mit dem 8-Uhr-Zug kam Tilde auf dem Friedrichstraßenbahnhof an. Den kleinen Handkoffer, den sie mit sich führte, gab sie einem Gepäckträger, zugleich mit ihrem Gepäckschein, und wies ihn an, ihr alles in ihrer Wohnung zu schaffen. Drüben bei Schulzes, 3 Treppen. Jawohl, Fräulein. Verzeihung. Liebe Frau. Der Gepäckträger verbesserte sich rasch, denn er kannte sie von alter Nachbarschaft her ganz gut. Und er versprach dann, in einer halben Stunde da zu sein. Als sie ging, sah er ihr einen Augenblick nach. Hat doch nicht das liebe Geld alles tut. Der hat sich tüchtig rausgemausert, ordentlich ein bisschen forsch. Und sie ja mit dem Krimpstecher. Während ihr diese Betrachtungen folgten, schritt Tilde über den Damm hin und sah auf das Haus nach der 3. Etage hinauf. Es hatte sich nichts verändert. Und doch kam ihr alles ganz anders vor. Ein eigentümliches Gefühl beschlich sie. Sei froh, dass es ist, wie es ist. Es könnte viel schlimmer sein. Wie war es vor 2 Jahren? Musste ich noch alles selber tun. Sie ging auf die rechte Seite der Straße und spähte hinauf, ob sie die Alte vielleicht am Fenster sehe. Aber sie sah nichts. Auch nicht in den anderen Etagen. Überall waren noch die Rollos herunter. Es war ihr lieb, ganz unbeachtet zu sein. Aber sie war es nicht. Die Rätin, die vom Frühstückstisch aufgestanden war, hatte sich ein Guckloch in der angelaufenen Scheibe zurechtgemacht. Was sitzt du wieder über der Zeitung, Schulze? So was sieht man nicht alle Tage. Steht bloß schwarze Handschuhe an. Und sieht sonst aus, als reiste sie nach Dresden und in die sächsische Schweiz. Regenmantel und Opernglas. Es fehlt bloß noch der Alpenstock. Ach, du hast immer was zu quengeln, Luise. Wenn sie mit einer langen Trauerfahne ankäme, dann wärst du ja auch nicht recht. Tilde stieg langsam die Treppe hinauf. Je höher sie kam, desto langsamer, weil er vor der Begegnung mit der alten Bange war. Die stand halb sonntäglich zurechtgemacht in der offenen Tür und fing gleich zu weinen an. Mutter, Tilde, so wein doch nicht gleich. Jeder kommt doch mal dran. Ja, bloß der eine zu früh, der andere zu spät. Wenn ich doch dran gekommen wäre. Und dabei trat sie vom Flur her in das Entree und vom Entree in die Wohnstube, wo vor dem Sofa schon der Kaffee stand und Semmeln und Butter. Komm, Tiltje, wollen wir eine warme Tasse trinken? Erzähl mir alles, wie es war. Ja, Mutter, gleich. Möchte man aber erst die Hände waschen. Das Haar ist auch in Unordnung. Hatte den Wind ins Gesicht und wollte nicht zumachen. Und dabei erhob sich Tilde wieder, legte Hut und Krimmstecher beiseite und hing den Mantel an einen Ständer im Entree. Dann kam sie wieder. So, Mutter. Nun schenk uns ein. Kalt war es, ja. Der Mantel hat auch nicht viel geholfen. Ich dachte, du würdest ein Umschlagtuch drüber nehmen. Überhaupt sowas, was wie Trauer aussieht. Hast du denn gar keine Trauer getragen? Ich weiß ja, dass sie im Herzen sitzt. Aber wegen der Leute. Und sie haben sich doch sehr anständig gegen dich benommen. Ja, natürlich habe ich Trauer getragen. Silberstein hat mir alles besorgt. Hatte das meiste auf Lager. War ganz schwarz mit Schleier und Schleppe. Alles, wie es gehört. Aber als ich mich für die Reise zurechtmachte, habe ich alles eingepackt. Du kannst es sehen, wenn es nachher kommt. Und unterwegs wolltest du nicht? Nein, unterwegs nicht. Ich wollte auch nicht hier so ankommen. Sieht gleich so gefährlich aus. Die meisten glauben doch nicht dran. Ich habe schon gesehen, dass sie zudringlich wurden, bloß wegen zu viel Trauer. Aber willst du es denn einfach so liegen lassen? Krieg doch Flecke. Und von Silberstein hast du es doch auch nicht umsonst. Auftragen will ich es nicht. Aber tragen will ich es doch. Wo es hingehört, wenn ich Ernstbesuche mache. Wenn ich auch die Pension habe, so muss doch was geschehen. Ach, dass du nun gleich davon sprichst. Ich habe es ja nicht gewollt. Ich habe mir diese ganze Nacht gesagt, sprich nicht davon, Tilde mag es nicht. Tilde war immer großartig und nun ist es erst recht. Aber da du nur selber davon anfängst, sag, Kind, was soll nur werden? Denn es war ja doch eine furchtbare Krankheit. Ja, das war's. Immer die Beklemmungen und die Atemnot. Ach ja, die Beklemmungen. Ich meine nicht die Beklemmungen. Ich meine, dass es so lange gedauert hat. Ja, gerade ein Vierteljahr. Und wenn auch in der kleinen Stadt der Doktor bloß um die Ecke wohnt. Die Länge hatte Last. Zuletzt macht es doch was aus. Und dann die Medizin. Und gerade wenn es mal schon besser war, müssen sie dann immer gestärkt werden. Aber es hilft meistens nicht mehr. Ist alles bloß hin. Tilde nahm ein Stück Zucker, brach es zweimal durch und sah in Gedanken auf die vier Krümel, die da vor ihr lagen. In den vier Krümeln hatte sie nun wieder ihr Leben. Und die Mutter, die noch kein Wort von dem armen guten Mann gesprochen hatte, rechnete schon wieder, was seine Krankheit gekostet habe. So nüchtern sie selber war, das war ja doch zu viel. Ich will in die andere Stube gehen und mich einen Augenblick hinlegen. Vielleicht schlafe ich ein. Mir ist doch ein bisschen übernächtig. Sie dachte nicht an Einschlafen. Sie wollte nur allein sein und einen Augenblick andere Gedanken haben. In Hugos früherem Zimmer ging sie auf und ab. Da ist das Stehpult. Darauf die juristischen Bücher immer so verstaubt im Meer gelegen haben. Da ist der Sofatisch, auf dem hoch aufgeschichtete kleine Reklamhefte lagen. Ein paar Bleistifte daneben, um immer gleich Notizen an den Rand schreiben zu können. Und da war das Fensterbrett, an das gelehnt sie so sonderbar sentimental ihre Verlobung angesichts des Mondes gefeiert hatten. Er noch halb krank und verlegen, sie nüchtern berechnet. Ich habe mich ihm immer überlegen geglaubt. Aber das war nicht so. Wenn das ewige Nachrechnen klug ist, dann ist Mutter die klügste Frau. Aber von den anderen, zu denen Hugo gehörte, von denen hat man doch mehr. Und ich will versuchen, dass ich ein bisschen davon wegkriege. Aber es wird mir wohl nicht viel helfen. Von Natur bin ich gerade so wie Mutter. Sie berechnet immer, was es kostet. Und ich rechne mir den Vorteil aus. Die 4 Krümelzucker will ich mir in eine Schachtel legen und hier in das offene Sekretärfach stellen. Da habe ich es immer vor Augen und will dran lernen, dass das ganz Kleine nun wieder anfängt. Und wenn Mutter weimert, will ich nicht ungeduldig werden. Ich dachte, Wunder, was ich aus ihm gemacht hätte. Nun finde ich, dass er mehr Einfluss auf mich gehabt hat, als ich auf ihn. Rechnen werde ich wohl immer. Er steckt wohl drin. Aber nicht zu scharf. Und ich will hilfreich sein, wo ich kann. Und wenn er das sieht, wird er mir es danken. Weil wird es wohl nicht sehen. Und dann ging sie wieder auf und ab und trat ans Fenster. Und da, wo damals der Mond gestanden hatte, hing ein graues Gewölk. Aber während ihr Auge noch darauf ruhte, rötete sich's und die Sonne gab ihm einen goldenen Saum. Vielleicht ist das meine Zukunft. Zu Tildes besonderen Eigenschaften gehörte von Jugend auf die Gabe des Sich-Anpassens, sich hineinlebens in die jedesmalige Situation. Wäre Hugo am Leben und im Amt geblieben und nach Verlauf seiner Woldensteiner Amtszeit zum Oberbürgermeister einer Provinzialhauptstadt gewählt worden, so würde seine Frau bei Besuchen des Oberpräsidenten, ja selbst bei Kaiserparaden die Honneurs des Hauses mit vollkommener Unbefangenheit und ausreichender Geschicklichkeit gemacht haben. Jetzt, wo sie sich nach einem kurzen Erfolg auf die Stufe zurückversetzt sah, von der sie ausgegangen war, fand sie sich auch darin zurecht und nahm ihr altes Leben ohne jede weitläufige Betrachtung und jedenfalls ohne Klage darüber wieder auf. Die Sache lag so und so, folglich musste sie so und so gehandhabt werden. Nur keine nutzlosen Betrachtungen. Es handelte sich für sie keinen Augenblick darum, ihre Situation in irgendein Gegenteil zu verkehren, sondern immer nur darum, aus der Situation, wie sie nun einmal war, das Beste zu machen. Und dies tat sie voll Überzeugung und auf ihre Weise, rücksichtsvoll und doch auch wieder entschieden. Soweit es möglich war, sie der Alten zu Willen und unerschöpflichen kleinen Guttaten und Aufmerksamkeiten und ging so weit, dass sie wie vordem das bloß alkovenhafte Schlafzimmer mit ihr teilte. Den ganzen Tag aber sich beständig von ihr über Spittel und ähnliche Dinge unterhalten zu lassen oder Fragen zu beantworten, die sich fast immer auf ihr intimes Woldensteiner Leben bezogen, dazu war sie nicht mehr gewillt und hatte dementsprechend kategorisch erklärt, dass sie wenigstens den Tag über allein sein müsse. Das mit dem Vermieten muss ein Ende haben. Und so hatte sie sich denn drüben eingerichtet. Und als die Alte sah, dass Tilde viel schrieb und sich unter Büchern und Karten vergrub und wenn sie zu Tisch kam, oft rote Backen vom Lernen hatte, konnte sie sich denken, was Tilde vorhatte. Sie konnte sich's denken und war auch nicht eigentlich dagegen. Aber wenn sie sich auch recht gut entsann, dass der Seminarlehrer schon damals, ehe Möhring starb, immer von Tildens schönen Gaben gesprochen hatte, so ging sie doch davon aus, dass Lehrerin nicht recht was sei. Ja, dass jedes andere Unterkommen, wenn auch von etwas fraglicher Beschaffenheit, dem immer noch vorzuziehen wäre. Bei Tage wagte sie mit solchen Betrachtungen nicht recht hervorzutreten. Aber jetzt, als sie zu Bett gegangen waren und schon eine Weile ganz ruhig gelegen hatten. Tilde? Schläfst du schon? Nein, aber beinahe. Willst du noch was? Nein, wollen will ich nichts. Mir ist bloß so furchtbar Angst wegen deiner Lernerei. Du siehst so spark aus. Hast du einen Glanz in den Augen? Er hatte doch die Schwindsucht gehabt. Und am Ende... Was? Am Ende wäre es doch möglich. Und wenn es so ist, ist doch frische Luft immer das Beste. Nicht so viel sitzen. Gewiss. Frische Luft ist immer gut. Aber wo soll ich sie hernehmen? Hier ist sie nicht gut. Und wenn es nicht wegen deinem Rheumatismus wäre... Nein, dass das Fenster offen steht, das geht nicht. Aber du könntest doch frische Luft haben. Ich? Woher denn? Du hast mir doch gleich in deinem ersten Brief geschrieben. Ich meine, in deinem ersten, als er tot war. Da hast du mal geschrieben von wegen Hausdame. Mit Gehalt. Und wenig kann es doch nicht gewesen sein, weil er ja so reich ist, wie du mir geschrieben hast. Und alt ist er auch. Und da hättest du nur die schöne, frische Luft gehabt. Und die gute Verpflegung. Ich will ja nicht sagen, aber was wir heute hatten, das hatte doch keine Kraft mehr. Und wenn du ihn ordentlich gepflegt hättest, und das hättest du gewiss. Du hast ja Mitleid mit jedem, mit mir auch. Denn du bist gut. Dann hätten wir ja jetzt vielleicht was. Einer, der so reich ist, kann doch nicht so mir nichts, dir nichts sterben, ohne was zu hinterlassen. Und vielleicht, dass du noch ganz zuletzt... War er denn katholisch? Natürlich war er katholisch. Na, denn ging es nicht. Ach, deshalb wäre er schon gegangen. Katholisch ist nicht schlimm. Aber was denkst du denn? Wir von Woldenstein gar nicht reden, aber hier, was würden hier die Leute gesagt haben? Die hat es eilig. Oder wird wohl eine mulmige Geschichte gewesen sein. Deswegen muss man sein Glück nicht fortstoßen. Die Leute sagen immer sowas. Aber wenn man was hat, dann ist es gleich. Bloß wenn man nichts hat. Naja. Dann wollen wir aber schlafen. Der Wunsch der Alten ging ganz ersichtlich dahin, dass sich Tilde wieder verheiraten sollte. Hugo war ein sehr hübscher Mann gewesen und aus einem sehr guten Haus. Und wenn sie damals, wo sie bloß ein armes Mädchen war, den Grossmann gekriegt hatte, so konnte sie jetzt jeden heiraten. Denn sie hatte ja nun einen Titel und war eine junge Witwe. Und die Trauer stand ihr gut. Und wenn sie zum Schulrat ging mit dem geteilten langen Schleier, sahen ihr die Leute nach. Als die Alte bemerkte, dass Tilde die Heiratsidee ganz entschieden ablehnte und wirklich nur Lehrerin werden wollte, kam sie auf einen anderen Plan. Der geraume Zeit nach der Unterhaltung über den Grafen und das mutmaßlich verscherzte Glück auch wieder nächtlicherweise erörtert wurde. Diesmal nicht in dem sauerstoffarmen Alkoven, sondern noch in der Vorstube. Die Alte steif aufrecht auf dem Sofa, Tilde zurückgelehnt auf der Chaiselongue. Na, du warst ja heute wieder da. Wann glaubst du denn, dass es soweit ist? Und du meinst mit dem Examen, mit der Stelle. Möchtest wissen, wann ich das erste Gehalt kriege? Ja, Kind, das meine ich. Du willst immer davon nichts hören. Aber es ist doch was Sicheres. Ach, sicher ist das andere auch. Meinst du? Na, ich will es dir wünschen. Aber wenn es auch nicht so sicher ist, das mit der Schule, das ist doch nur der Hauptsache. Hast du doch selber gesagt. Und da habe ich dich nur schon lange fragen wollen, ob du nicht das mit der Witwe fallen lassen und deinen Mädchennamen wieder aufnehmen willst. werden ja so viele mit anderen Namen getauft. Und bei dir ist es nicht mal so. Da kommt das Alte bloß wieder oben auf. Ich denke mir, du musst es nur lieber so nehmen, als ob es, na, wie heißt es doch, wenn was ganz kurze Zeit dauert und dann wieder vorbei ist. Ich weiß schon, was du meinst. Also so nehmen, wie wenn es gar nicht gewesen wäre. Dass dir als Witwe was zugute getan wird, kann ich mir nicht denken. Und Fräulein ist doch das Gewöhnliche. Ja, Mutter, was denkst du dir eigentlich dabei? Ist doch wie Unterschlagung, wie Lug und Trug. Gott, rede doch nicht sowas. Doch, es ist Ableugnung des Tatsächlichen und straffällig. Gott. Aber dir wohl öfters mal gesagt, wenn du so beständig angebohrt hast, alles wissen wolltest. Was auch nicht richtig war und immer nur davon kam, dass du gegen den armen Hugo was hattest. Habe ich dir wohl mal gesagt, dass es nicht so was Besonderes gewesen ist. Was ich vielleicht nicht hätte sagen sollen. Denn alles, was man in der Art sagt, wird doch bloß missverstanden. Und nun bist du gerade doch so wie die anderen Menschen. Es ist alles falsch, was du da denkst. Und ich muss dir sagen, ich glaube beinahe, dass er besser hätte nicht heiraten sollen. Er sah so stark aus mit seinem Vollbart. Aber er war nur schwach auf der Brust. Und ich bin ganz sicher, es hat ihm geschadet. Und nur soll es gar nichts gewesen sein. Es wäre ja doch schändlich und undankbar, wenn ich ihm sowas in sein Grab nachsagen sollte. Fräulein Möhring, was denkst du dir nur? Ich bin kein Fräulein und habe meinen Stolz als Frau und Witwe, wenn ich auch keinen Pfand seiner Liebe unter meinem Herzen trage. Gottilde, wie du redest. Ja, so sagt meine Mutter. Das ist gerade das richtige Wort. Und es ist bloß ein Zufall, dass es so ist, wie es ist. Meinst du? Ja, das meine ich. Und mitunter denke ich, es wäre doch hübsch. Und besonders für dich, wenn es anders gekommen wäre. Ja, Kind. Wenn du es so denkst. Das war kurz vor dem Examen gewesen, dass Tilde weit glänzender bestand als Hugo damals das seine. Noch am selben Tage sagte man ihr, dass eine Stelle für sie frei sei. Man freute sich, sie ihr geben zu können. Am 1. Oktober trat sie ein, in Berlin N zwischen Moabit und Tegel. Sie ging mutig ans Werk, hatte frischere Farben als früher und war gekleidet wie an dem Tag, als sie von Woldenstein wieder in Berlin eingetroffen war. Nur ohne Krimstecher. Das seitens der Schuldeputation in sie gesetzte Vertrauen hat sie gerechtfertigt. Hinaus fährt sie jeden Morgen mit der Straßenbahn. Den Weg zurück macht sie zu Fuß und kauft öfters was ein für die Mutter. Eine Tüte voll Prünellen, einen Pfannkuchen, einen Geranientopf oder wohl auch am Oranienburger Tor eine Hasenleber. Weil sie weiß, dass Hasenleber das Lieblingsgericht der Alten ist. Gottilde, wenn ich dich nicht hätte. Lass doch, Mutter, wir haben's ja. Tja, ist schon wahr. Aber wenn's man bleibt, es wird schon. Von Hugo Grossmann wird selten gesprochen. Seine Fotografie aber hängt mit einer schwarzen Schleife über der Chaiselongue. Und zweimal im Jahr kriegt er auf das Grab in Woldenstein einen Kranz. Silberstein legt ihn nieder und schreibt jedes Mal ein paar freundliche Zeilen zurück. Sie hörten Mathilde Möhring von Theodor Fontane. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen von Rudolf Nölte. Zweiter Teil. Die Personen und ihre Sprecher waren der Erzähler Paul Edwin Roth, Frau Möhring Mila Kopp, Mathilde ihre Tochter Gertrud Kückelmann, Hugo Ulrich Matschos, Rybinski Heinz Baumann, Schulze Hans-Hermann Schaufuß, Frau Schulze Lena Karstens, Vetter Klaus W. Krause, Examinator Bernd Holger Bonsels, Frau Schmädike Edith Schulze-Westrum, Silberstein Manfred Fürst, Ehrenthal Alexander Malachowski, Landrat Jörg Schleicher, Landrätin Elinor von Wallerstein, Graf Hans-Ernst Jäger, Arzt in Woldenstein Siegfried Steiner, Gepäckträger Bum Krüger. Regie Rudolf Nölte. Sie hörten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Südwestfunk aus dem Jahre 1965.